Honey, für mich macht es keinen Unterschied, Baby. Jeder musste darum kämpfen, frei zu sein. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja, hallo Chris. Hallo Mars. Ja, Hallo alle schön. Abwesenden. Wir grüßen die anderen, die mal auf die Uhr gucken sollten. Ja, und ich habe neulich mal nachgeschaut. Bei mir ist jetzt tatsächlich schon das 10-jährige Jubiläum in diesen Tagen. Also so in Stimmt, du etwa um bist ja diese damals Zeit. schon um diese Zeit vor 10 Jahren ist der kleine Chris mit den Gamergate-Jungs um die Häuser gezogen Genau, und also die, hat den Gamergate Deutsch Stream die veranstaltet. ersten Streams davon sind leider verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Das war damals noch auf dem Account von jemandem, der sich German Gamer genannt hat. Und da hatten wir uns dann so über Twitter verabredet, da zu streamen und mal auf Deutsch irgendwie über Gamergate zu sprechen. Das war ja der Beginn des Ganzen. Und dann war irgendwie der Jahreswechsel kurz vor Weihnachten und dieser German Gamer Mensch meinte, er müsste jetzt mal nach Hause fahren aus Amerika. Also der hat in den USA gewohnt, aber kommt halt aus Deutschland. Und danach ward von ihm nichts mehr gehört. Und auch sein YouTube-Kanal, auf dem wir die ersten Streams gemacht hatten, der war dann nach kurzer Zeit leer geräumt und gelöscht. Und ja, niemand hat wieder von ihm gehört und weiß, was mit ihm geschehen ist. Wir haben dann schon rumgewitzelt, dass sie ihn wahrscheinlich verboten haben, als ja, irgendwie Gamergate-Extremist wieder ins Land einzureisen oder so. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja, und bei mir dauert das dann noch, ach, fast noch 10 Monate, bis ich das erste Mal in der Timeline auftauche. Aber davor, der Abel war ja schon da, Ja, damals, ich weiß aber als nicht mehr ich genau, wann dazu der kam. angefangen hat. Kann ich Der mich schon gar Abel nicht war mehr schon erinnern. da und hier der Old Gamer war dabei und Ja, der war Solan. ja von ganz zu Anfang schon dabei. Ich glaube, beim ersten war dieser German Gamer, Old Und Gamer, Dr. ich. Rupert. Ups, jetzt müssen wir wieder Tantiemen Ja. zahlen, weil wir den Namen genannt haben oder das hinterher raus schon mal anschneiden. Verdammt. Ich Ja, glaube, Mondaffe war sowas wie der Gründer, Bingo. Arkham war auch erst beim Stimmt, zweiten Mal mit Arkham. dabei, glaube ich. Grüße nach Aber schon Nippon. ziemlich früh. Und irgendwann Ja, bin ich aber dann da Mondaffe mit mir reingefallen. zusammen, aber also Mondaffe hat das nicht alleine gemacht. Mondaffe, ich, der German Gamer. Und ich glaube, da war noch einer mit dabei, der sich irgendwie 3WK irgendwas genannt hat, der Smart Cookie. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Der ist aber Stimmt, auch den irgendwann einfach Cookie. weggeblieben. Und da war nochmal irgendein Österreicher irgendwie. Der Österreichisch, glaube ich. Österreicher. Da war doch auch so irgendeiner, der immer so Österreichisch gesprochen hat. Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her, ich müsste die alten Streams noch einmal Du meinst hören. Kraut NT oder wie? Nee, das war noch jemand anders. Ich müsste wirklich in die alten Streams reinhören. Ist halt nur auch schon fast 10 Jahre her. Ja, aber schon ziemlich irre. Das so lange schon machen. Also. Und das alles werbefrei, sponsorfrei, keine Superchats, kein Schnickschnack. Kein Immer Publikum. nur kein Publikum, ja, okay. Dafür sind wir nicht im Knast. Free Shlomo. Außerdem. So langsam könnten sie ihn wirklich mal wieder rauslassen. Also, wenn man sieht, wie andere Leute verurteilt werden für Dinge, die wirklich Menschen schädigen, dann ist es irgendwann auch mal Zeit, dass irgendwie so jemand vielleicht wieder vor die Gefängnistür darf. So sehe ich das zumindest. Ist nicht stellvertretend für die Weltraumaffen. Meine persönliche Meinung. Aber Ja, im Moment geht es definitiv. ja eher in die andere Richtung, was das Denken und das Sprechen in diesem Land angeht. Ja, da haben wir heute auch so einige Quellen. Aber wollen wir mal starten? Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich meine, der Rest wird schon irgendwann eintrudeln. Das ist wohl wahr, Du ja. Und hast einen Blast from the past mitgebracht, wenn ich das hier richtig sehe. genau, korrekt. Und zwar habe ich mir diese Woche mal gedacht, ich schaue mir mal wieder die Festnahme von George Floyd an. Weil es ja schon wieder eine Das ganze macht Weile her. Chris alle 6 Monate ungefähr. Nein, definitiv nicht. Ich habe das einmal gesehen, das Video. Und das ist schon wieder so lange her, weil das wurde ja im August 2020, wenn man an dem Timestamp sehen kann, wurde das schon veröffentlicht. Und ja, es ist halt ziemlich bemerkenswert eigentlich. Und ich finde, das sollte sich jeder nochmal anschauen, weil es halt wirklich so weit entfernt ist von diesem ganzen Narrativ, was da drum gestrickt war. Und auch jetzt mit diesem ganzen Gerede über Desinformation und was es irgendwie mit der Gesellschaft macht und so. Diese Geschichte war ja ziemlich. Der ziemlich hohe Wellen geschlagen und ja, zu irgendwelchen Gewaltorgien in Amerika irgendwie geführt und auch in Deutschland musste sich ja irgendwie jeder dazu äußern, zu diesen Dingen. Es war ja sogar so weit, dass die Frau Aminata Touré, die übrigens letztens bei ZAP das Medienmagazin sich zum Thema Desinformation äußern durfte, die hat damals im Landtag von Schleswig-Holstein behauptet, dass der Herr Floyd erschossen worden wäre. Einfach mal so. Na, also so viel zum Thema Desinformation und so weiter. Und hier ist halt schon mal bemerkenswert, was viele Leute halt nicht wissen. Der gute Mann, den sieht man hier am Bildrand, wie er halt in diesem Streifenwagen schon drin sitzt, wo er nicht so richtig reinpasst. Also die Beine sind noch nicht drin, aber mit dem Hintern zumindest. Und das, was die meisten Leute davon ja nur gesehen haben, ist diese Szene, wo er dann da am Ende auf der Straße liegt, das ist quasi auf der anderen Seite von dem Streifenwagen. Weil er dann nämlich quasi von einem anderen Beamten reingezogen wird und er selber flutscht dann da halt so durch und legt sich dann selber hin. Und außerdem merkt man auch jetzt schon an dieser Szene, wo er, bevor er da durchflutscht durch den Streifenwagen, da sagt er schon, der will ja nicht einsteigen, er wäre klaustrophobisch und er könnte nicht gut atmen. Also da ist dieses mit dem I can't breathe, fällt hier schon zum ersten Mal, also lange Zeit bevor er da irgendwem auf seinem Hals kniet. Und das wiederholt er dann auch mehrfach. Und ja, wenn er dann am Ende dann da liegt, da halten ihn die Leute halt fest, weil sie wahrscheinlich annehmen, dass er dann da fliehen will, ne? Also irgendwie dann abhaut, wenn sie ihn nicht festhalten oder so. Und das kann man halt schon denken aus meiner Sicht, weil er ja halt da im Streifenwagen halt nicht sitzen geblieben ist und da nicht einsteigen will. Und wenn er dann da liegt und immer wieder sagt, ich kann nicht atmen, dann antworten ihm die Beamten mit, du kannst aber reden. Na, also du redest ja mit uns, sagen die dann immer wieder als Response. Und das ist halt schon vernünftig eigentlich, weil wenn da jetzt irgendwas physisch ihn daran hindern würde, nicht richtig atmen zu können, dann könnte er halt auch nicht normal halt reden. Ne? Also deswegen sagen sie ihm das halt auch. Ja, also man kann halt nicht davon reden, dass sie den irgendwie da auf den Boden geschmissen hätten und ihm auf den Hals gekniet werden, so wie das ja bei vielen Leuten irgendwie durchgekommen ist oder so. Und ist schon ziemlich krass, was dann daraus geworden ist. Das sind Dinge, die man ja sich hier angucken kann. Ne? Also das ist hier auf der Webseite von der Washington Post, das ist hier nicht irgendwo bei 4chan oder weiß ich nicht wo gelandet oder so. Und das kann man sich halt anschauen und sich da ein Bild von machen. Und das weicht halt ziemlich stark ab von dem, was so das Gegen-Generativ dazu war. Deswegen. Ja, aber wie der Ulius Jui im Chat das auch unkt, Narrativ steht und wird sich nicht mehr ändern. Nee, wird sich Also auch wahrscheinlich diese nicht ändern. Heiligenfigur steht auf dem Sockel und die runterzuschmeißen dürfte fast unmöglich sein. Zumindest im momentanen Klima. Wenn wir irgendwann mal wieder zu rationalem Denken und Meritokratie zurückkehren, dann ja, mal gucken. Eigentlich muss man dann wirklich auch diese gesamten Heiligen und die gesamten Monumente dieser Zeit abräumen. Ja, sag bloß. Das. Okay, ich sehe jetzt, dass die Redaktion von Zapp schreibt uns hier: Textangebote im Netz sollen eingeschränkt werden. Ja, das war nicht von Mammon, aber ich weiß natürlich auch, worum es geht, und das fand ich auch ganz bemerkenswert. Es wird ja jetzt aktuell getuschelt. Also, die Bundesländer bereiten wohl Reformen am Rundfunkstaatsvertrag vor. Aber diese Geschichte mit dass ARD und ZDF keine Textangebote im Internet machen sollen, das ist eigentlich schon uralt. Und ich frage mich halt schon seit einer ganzen Zeit, warum die da nicht mehr hinterher sind, weil, wie Sie ja auch schon sagen, private Zeitungsverleger organisiert vom Bundesverband Digital, Publisher und Zeitungsverleger BDZV kämpfen seit Jahren gegen die in ihren Augen stetig wachsende Zahl von Texten in den Online-Angeboten, vor allem einiger ARD-Anstalten. Also eigentlich hatten die das schon durchgesetzt, dass es nicht geht, und ihr seid das irgendwie das einfach wegignoriert oder keine Ahnung, oder lasst es drauf ankommen oder drückt euch drum rum mit irgendwelchen: Ja, aber das hier ist ein Faktencheck und kein Artikel oder weiß ich nicht wie. Weil eigentlich, und das habe ich hier, glaube ich, auch schon mehrfach erzählt, gibt es halt diese Regel, die eben dieser Bundesverband der Zeitungsverleger da durchgesetzt hat, dass die Rundfunkanstalten Rundfunk nur machen dürfen und irgendwelche Texte im Internet, irgendwelche so in der Art von Zeitungen und Online-Medien sind halt eben kein Rundfunk, und deswegen dürfen sie es auch nicht machen. Und da gab es dann immer die Regel, dass sie das nur machen dürfen, A, wenn jetzt irgendwie gerade was passiert ist, eine Kurzmeldung quasi in Textform, das ist erlaubt. Und B, wenn es einen Sendungsbezug hat. Also wenn du jetzt irgendwie in der Tagesschau über dies und das berichtet hast, dann kannst du halt danach noch einen Text schreiben und dann sagen, wie wir in der Tagesschau dann und dann berichtet haben, bla bla bla. Also quasi das wiedergeben, was in dem Rundfunkbeitrag halt sowieso schon enthalten war. Das ist halt eben auch in Ordnung. Aber die sollen halt nicht irgendwie jetzt einen auf Spiegel und Süddeutsche und weiß ich nicht was machen und hier irgendwie Zeitungen jetzt machen. Ja, aber sie haben sich ja daran gewöhnt. Ich meine, das ist ja völlig irrsinnig. Ich meine, also zum Beispiel, wir haben ja heute von mir auch noch einen Beitrag aus der Hessenschau. Wenn ich weil das bei mein regionales Ding ist, gucke ich da halt immer mal drauf, um zu gucken, was in meinem Bundesland so passiert. Und das ist ja im Endeffekt ersetzt das komplett die Lokalzeitung. Wenn du, ne? Also, und die sterben ja auch, wie die fliegen. Oder sind schon tot. Als ich ein junger Mann war, habe ich noch für ein paar Pfennig pro Wort praktisch geschrieben für so eine Lokalzeitung. Aber ich glaube, das gibt es heute sogar nicht mehr in der Stärke. Ja, und das wurde ja auch in diesem Tweet hier, ich versuche mal das irgendwie rauszumachen hier. Cordula Schmitz, stellvertretende Chefredaktion Hamburger Abendblatt. Chancengleichheit, keine Frage, aber müssen es zum Beispiel zu einem Helene Fischer-Konzert in Hamburg über 5 Artikel allein vom NDR im Netz sein? Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Damit schnürt man den regionalen Medien geradezu die Luft ab. Wieso sollte man für ein unabhängiges Abo-Angebot einer Regionalmarke da noch zahlen? Fragezeichen. Dort hat man keine Beitragszahler und somit schon deutlich weniger Ressourcen. Ich würde mir mehr Angebote mit mehr Augenmaß wünschen, sodass beide Angebote koexistieren können. Wie schaffen wir das? Ja, Cordula, würde ich sagen, am besten nicht koexistieren, sondern öffentlich-rechtliche braucht man nicht mehr. Und Ja, vor allem in der Funktion halt auch nicht mehr. Da haben wir die Frau Leopold, von der wir schon oft gesprochen haben, die ehemalige, also die Gründungschefredakteurin von BuzzFeed Deutschland, die sie dann zur Tagesschau geholt haben. Aus meiner Sicht einer der wichtigsten Meilensteine in der Boulevardisierung und Aktivistisierung von Öffentlich-Rechtlichen generell. Dass man sich so jemanden von so einem für junge Leute gemachten, alles ist irgendwie Unterdrückung und jeder Engel, den wir irgendwie haben, geht irgendwie über, also jede Herangehensweise an unsere Themen ist immer irgendwie feministisch und jede Herangehensweise ist irgendwie Unterdrückungsthemen irgendwie thematisieren und wer ist hier irgendwie der Unterdrückte und wir brauchen Gerechtigkeit und so. Und irgendwelchen, ja, Boulevardquatsch mit irgendwelchen Taylor Swifts und weiß ich nicht was. Ja, und die hat hier wohl in dem Interview gesagt, ich finde auch, dass es Punkte gibt, wo wir als Öffis Platz machen können und sollen. Ach, wie nett. Damit die Verlage eine Chance, ihre Chancen erhöhen. Oh, wie schön, dass sie ihre Chancen erhöhen dürfen. Aber das, was derzeit auf dem Tisch liegt, schadet am Ende allen. Ganz bestimmt. Die mit ihren Medien für Demokratie einstehen. Ja, genau, die Demokratie. Da ein ganzes Ökosystem vor die Hunde geht. Ja klar. Ich meine, dass die ihren gut dotierten Posten nicht räumen will und auch nicht will, dass die ganzen Freundinnen, die sie von anderen aktivistischen Portalen geholt hat, ihren Job verlieren, möchte sie halt lieber, dass Cordula Schmitz ihren Job verliert und die Leute, die bei Cordula Schmitz arbeiten. Ich erwarte nichts anderes von so einem Betonkopf. Ja, das hat wohl Aber Abendblatt, es. ist glaube ich Funke Mediengruppe, wenn ich mich richtig erinnere. Das war glaube ich mal Axel Springer und die haben das glaube ich verkauft. Also im Endeffekt sagt sie ja, wir stehen für Demokratie ein. Das scheint dann die Frau Cordula Schmitz nicht zu tun, weil die ist ja am Ende die, deren Ökosystem dann vor die Hunde gehen. Also lieber deins als meins. Kann man so sehen, kann man aber halt auch irgendwie ganz schön eklig sein. Helene Fischer, daran entscheidet sich alles. Arbeitslos durch die Nacht. Ordula und Juliana, Journalistendarsteller. die wissen Bescheid. Ja, was hatten wir hier noch? Noch interessant. Ach so, hat sie hier noch was geschrieben, ja. Wer seinen Rundfunkbeitrag bezahlt, dürfte bald eine böse Überraschung erleben. Ganz bestimmt. Erlebe jeden Monat eine böse Überraschung. Ganz bestimmt, Juliane. Ganz böse. Das ist wie Lotto spielen mit dem Beitrag. Man zahlt es und dann hofft man, es kommt Ja. was. Aber meistens hat man halt nur einen richtigen oder so. Dann kommt man Konzert auf Arte, was man dann auf Einen YouTube guckt. richtigen, ja. Ja, genau. Aber nicht von sechs, sondern von, weiß ich nicht, wie viel, 1000 Sendeminuten pro Monat da irgendwie versendet werden. Und von denen ist eine richtig. Ja, eine böse Überraschung. Denn ab 2025 könnte ein Angebot wie Tagesschau.de flacher und langsamer werden. Problem, die Beitragszahlenden werden dafür genauso viel bezahlen müssen oder sogar mehr. Das wage ich zu bezweifeln, aber wir werden es sehen. Wer das schräg findet, sollte sich diese Woche genau anschauen, was die Länderchefs entscheiden. Die Ministerpräsidenten wollen noch in dieser Woche eine Reform von ARD und ZDF beschließen. Ja, aber diese Geschichte, wie gesagt, das muss man eigentlich nicht reformieren. Das ist schon so. Gerade bei digitalen Nachrichten sind die Reformvorschläge leider gelinde gesagt gruselig. Die öffentlich-rechtlichen Nachrichten im digitalen und das Social Media dürften in Zukunft erst nach dem linearen TV und Radio veröffentlichen. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, was da passiert ist, denn das war eigentlich immer die Regel. Also, da habt ihr euch wahrscheinlich einfach nicht dran gehalten und jetzt sagen die mal wieder, nee, das müsst ihr aber schon tun. Das ist bei wichtigen Nachrichten aber zu spät, ja. Wie gesagt, die Ausnahme für Breaking News, die gibt's schon. Also, das ist keine Ausrede. Ja, vor allem, was ist das denn für eine Hürde? Da macht man ein Eilmeldungsband unten rein. Das dauert irgendwie 2 Minuten und dann läuft das da unten durch im Fernsehen und dann können sie berichten. Wo ist denn das also wirklich Ja, ein ich meine, die Problem? wissen halt, dass Fernsehen sowieso kein Mensch mehr guckt. Ja, aber das jetzt hier aufzublasen zu dem großen Problem ist halt völlig unsinnig. Aber jetzt erfahren wir, warum das ein Problem ist. Nämlich gerade im Breaking News Fall, ja, wie gerade gesagt, gibt es schon eine Ausnahme für euch. Müssen sich die Menschen darauf verlassen können, dass die Öffentlich-Rechtlichen sie überall dort erreichen, wo sie gerade sind. Und das ist immer häufiger das Smartphone mit der Eilmeldung. Ja, dürft ihr. Streamt ihr euren Scheiß nicht auf YouTube oder so, wo man dann 24 Stunden Tagesschau sehen kann oder so? Der News-App oder der Social Stream Linear First kann doch 2024 nicht mehr ernsthaft das Credo sein. Ja, ich Wüsste weiß nicht gerne mal genau, was was. sie vorhaben, aber wenn es darum geht, dass man halt eine Textmeldung machen darf, weil gerade irgendwie, keine Ahnung, Kamala Harris mal wieder besonders freundlich gelächelt hat oder so. Nur sie kann uns noch erlösen, Chris. Ja, ich weiß. Nur sie kann uns noch Diese Woche erlösen, hat übrigens aber nur sie kann jemand uns mir noch gesagt, ich erlösen. weiß nicht mehr, was war, irgendwo habe ich das aufgeschnappt, dass Kamala Harris aussieht wie ein Hoden. Und seitdem, wenn ich sie sehe, kann ich das nicht mehr ausblenden. Das ist wirklich wahr. Das ist ja schwer misogyn. Misogyn. Ja, sehe ich schon. Nee, das ist Das ist leider die ja. Realität. Deswegen, Jeder mit das einem könnte ich ja ausblenden. Twitter-Account ist schneller als du, Juliane. Egal, ob du bis der schwerfällige Sozialmedienredakteur sich bewegt hat. Ist auf Twitter schon lange rum, ob Iran, Israel oder was auch immer. Da wissen die Leute schon, was passiert. Von Leuten aus Israel und von Leuten aus dem Iran. Ja, auf Twitter ist es schwierig, aber ja. Und was ich gerne mal sehen würde, wäre die Gehaltsstrukturen bei Digitales, bei tagesschau.de. Was die Leute da so verdienen für diese wichtige Tätigkeit zum Schutze der Demokratie. Dann könnte man da vielleicht ansetzen und sagen, hier, sag mal, dafür, dass ihr irgendwelche Pressemitteilungen scannt und dann schnell was auf Twitter tippt, so viel Geld. Das muss doch nicht sein. Ja, aber das, was hier der Lonorium im Chat sagt, ist auch nicht korrekt, weil die können sich gar nicht auf Sachen, Sendungen von vor einem Jahr oder so beziehen, weil die Sendungen ja auch so ein Verfallsdatum haben. Das ist nämlich auch was, was daraus rausgearbeitet wurde, dass sie diese ganzen Dinge nur eine Zeit lang immer online lassen dürfen. Und das geht auch für die Texte. Also das habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, dass man sich da auf alte Sachen bezieht, weil die alten Sachen sind ja dann auch schon immer nicht mehr da. Ja, was sagt Frau Achterberg? Sie sagt, von der gesamten Kampagne des ÖR finde ich das hier am schlimmsten. Chefin des Hamburger Abendblatts weist freundlich darauf hin, dass das Überangebot des NDR ihnen die Luft abschnüre. Tagesschau-Chefin antwortet jovial, dass es Punkte gäbe, wo Öffis Platz machen können. Ja. Nicht Platz, aus, würde ich sagen. Ja, auch das so gönnerhaft, ne? Ist halt so, hier bitte, na komm, wenn es euch so schlecht geht, dann reichen wir euch hier mal einen abgenagten Hühnerknochen, vielleicht findet ihr noch was. 8 Milliarden Marktverschiebung. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Sag ich ja immer. Abend. Sag ich ja immer, 8 Milliarden und 9 Milliarden mittlerweile. Jedes Jahr wird der Markt verschoben. Ne? Von daher. Aber ja, sie dürfen ja nicht presseähnlich sein, weil wie hieß das? Ja, das ist eigentlich so, genau, weil es ja Rundfunk ist, ne? Also wie der Name schon Genau. sagt. Und das haben halt, wie gesagt, diese Zeitungsverlagsleute da durchgesetzt. Und das war ja aus meiner Sicht auch eigentlich ein Grund, warum man so stark gegen den Herrn Döpfner geschossen hat. Denn der war ja mal ganz lange der Chef davon, von diesem Bund der Zeitungsverleger. Und ja, der hat halt auch sehr stark auf diesen Sachen gepocht, vielleicht. Also ich habe da damals schon die Verschwörungstheorie gehabt, im Endeffekt, dass sie den so ein bisschen absägen wollen. Weil der halt dieser Digitalgeschichte da so ein bisschen im Weg steht. Aber ja, diese neue Geschichte ist natürlich jetzt auch toll, dass man einfach so tut, als hätte man das ja schon immer getan, als wäre das jetzt irgendwie neu, weil aus meiner Sicht ist da dran überhaupt nichts neu. Also ich habe da nichts gehört, dass das irgendwie weg gewesen wäre, diese Regel. Ich glaube, man hat die einfach nur weniger, Ja, es ja, man ist hat die einfach typisch. ignoriert und einfach gemacht und darauf gewartet, dass sich irgendwer beschwert oder so. Ja, gut, jetzt haben sich die Zeitungsverleger beschwert. Mal wieder sozusagen. Aber ich finde es auch gerechtfertigt. Zumindest zum Teil. Und die machen hier Naja, so also im ein. Endeffekt ist es ja so, dass sich jetzt die Länder wohl sagen, dass sie das dann auch in die Regeln irgendwie wieder reinschreiben wollen oder weiß ich nicht was jetzt genau, aber die haben da jetzt wohl auch drüber gesprochen und deswegen reden die ja jetzt alle darüber. Und ja, scheinbar kriegen sie ja von denen Druck und das sind ja die einzigen, die den Druck machen können im Endeffekt, weil ansonsten sind ja von allen unabhängig. Das heißt ja immer, die wären von der Politik unabhängig, aber im Endeffekt sind sie von denen alleine nicht unabhängig, sondern von allen anderen nur, von ihrem Publikum und so sind sie unabhängig, aber von der Politik sind sie nicht unabhängig, weil die Doch, das bezahlen hat ja. der Ruprecht Polenz hat gesagt, die sind staatsfern. Vor allem, wenn du den ZDF-Fernsehrat siehst, so wie das heißt. Der hat selber in dem Fernsehrat gesessen, jahrelang, der Ja. Der Polenz. wird das ja Da wohl denke ich. wissen. Den Staatsgern sind die wahrscheinlich in die Staatsgern. Und warum lügt Camp Act hier schon wieder? Ja, das ist vor allen Dingen so wieder so bezeichnend, ne? Also unsere ARD und ZDF, die sind überhaupt nicht links oder so, ne? Die sind total objektiv und deswegen ist auch so ein stramm linkes Format wie Camp Act richtet sich auch drüber auf, dass da jetzt die nicht mehr machen und schalten und walten und auflegen können, wie sie wollen. Ne? Also Verschwörungstheorien, Fake News und rechte Hetze sind überall, ja, aber nicht bei euch, oder wie? Öffentlich-rechtliche Medien halten dagegen. Mit Faktencheckern und so. Mit unabhängigen Nachrichten und zuverlässigen Quellen. Zuverlässig, ja, zuverlässig links, oder wie? Zuverlässig, ja. Kann man das auch verlassen? Marinic und Weißband. Kann man sich drauf verlassen, dass man kann sich drauf verlassen, dass immer ein Camper-Nah Experte eingeladen wird. Und doch ausgerechnet das jetzt, ich noch besser ausgerechnet jetzt droht Infokanälen wie Dreisat, ZDF Neo, ja, Infokanälen. Infokanäle wie Dreisat und ZDF Neo, das sind woke Dreckschleudern, die wirklich nichts anderes mehr machen, als dir von früh bis spät Scheiße um die Ohren zu hauen. Ja, zum einen das und zum anderen machen sie die Kanäle doch nur platt, damit die Leute das überhaupt merken, dass sich was ändert. Wenn sie da von den 25 Regionalkanälen, wenn sie da 10 streichen, das merkt auch gar kein Mensch. Ne? Ja, das ist auch wieder wahr. Das ist eigentlich ein guter Einwand. Ja. So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann gut sein, ja. Ein drittes Programm mit Regionalfenstern. Ende. Aber da regen sie sich ja jetzt auch schon drüber auf, über Dreisat vor allen Dingen. Ich fand das auch lustig, dass hier der Holger von Massengeschmack, ja eigentlich jemand, der sich ein bisschen auskennt, dass der meinte irgendwie, bei Dreisat gäbe es ja Kulturzeit und das wäre ja noch das letzte Kulturformat irgendwie, wo ich mir... Alter! Ja, ne? Kulturzeit bei Dreisat. Hat er auch zum letzten Mal vor 5 Jahren geguckt. Kulturzeit bei Dreisat, ich meine, das ist ja schon jetzt auch schon seit fast 10 Jahren. Also die haben ja damals auch schon diese GEMA-Geschichten, da waren die schon ganz schlimm. Die sind mindestens 10 Jahre am Ende. Das ist so ziemlich das wokeste Format überhaupt. Die waren woke, lange bevor es cool war. Die waren woke, als noch Social Justice Warriors waren. Also... Die und so, der Moor, oder wie der jetzt auch immer heißt. Ja, genau. Titel, Thesen, Temperamente und Kulturzeit. Das waren so die Aspekte, die ersten Opfer. Also, ja. Aspekte ist auch so ein Ding. Ne? Noch könnten die Bundesländer den gefährlichen Sparkurs stoppen. Den gefährlichen Sparkurs. Fakten statt. Hey. Gefährlicher Sparkurs. Mich erinnert das an die letzte Kürzung, oder wo sie in die Kürzung bedauert haben, und hat irgendein Intendant gesagt, dann müssten sie irgendwie aktuelle News ein bisschen einschränken oder so. Und kurz danach war dann das Ahrtal-Desaster, wo eben nachts auch nichts Aktuelles berichtet wurde. Das hatten sie vielleicht gestrichen oder so zu der Zeit. Ne? Also die streichen dann auch da, wo es wehtut, habe ich den Eindruck. Ne? Ich glaube, die hatten das einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Da war Feierabend und man ist ja so eine Art Behörde und du meinst doch nicht, dass sich da irgendwer dann versucht fühlt, da irgendwie... Ja, früher gab es da eine Nachtschicht und die hatten sie wohl gestrichen zum Beispiel, das fand ich, ja, das glaube ich war so gewesen. Fakten statt Fake News. Die Bundesländer wollen bis zu 5 TV und 16 Radiosender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks streichen. Forderten die 5 TV-Sender und davon sind dann gleich 3 so Spartenkanäle oder was und die anderen Regionalsender bleiben alle oder was ist auch Blödsinn. Nee, ich glaube, bei den Regionalsender wollten sie auch irgendwas machen. Ja, hoffentlich noch ein paar mehr, ja. 16 Radiosender, ja, okay, das war schon mal was. Fordere Länderchefinnen auf, das zu verhindern und wichtige Bildungsformate zu retten. Bildung. Ganz bestimmt. 5 Minuten Info, welche Sender sind bedroht? Warum ist die öffentliche Rennung wichtig? Wegen Kulturmarxismus? Warum sind die Kürzungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefährlich? Unser Aktivismus ist in Gefahr. Punkt 3 könnte die Kürzungen noch verhindern. Ja, nur in der Petition. Ach, und guck mal, der Günther hier, der freut sich ganz stark, wenn man ihm das übergibt. Ja. Und das muss ja, die können ja gar nicht linksextrem sein, weil das ist ein CDU-Mann, ne? Und dem. Der findet das ja auch toll. Kultur und Wissen unbezahlbar. Erinnert ihr euch noch an diese Kachel übers Kacken von vor 2 Wochen? Unbezahlbar. Unbezahlbar. Die Maus auf Reisen. Die ja, Maus hat zurück natürlich kein juristisches Nachspiel, weil alle mitgespielt haben. War nur vorgetäuscht, das Verbrechen. Was war denn da? Oh. Die haben das Ding abgeschraubt in Köln und sind damit rumgefahren, um zu protestieren. Camp X bei Böhmermann waren sie und so. Voll spannend. Okay. Also, das fand ich so lustig, dass sie ein von Gebührenzahlern bezahltes Kunstwerk klauen als von Steuerzahlern geförderte Aktivistengruppe und dann damit demonstrieren wollen dafür, dass ihre von Gebühren gemästeten Freunde nicht am Ende weniger Geld haben. Ja, es ist so wie der Journalist Centipede mal wieder. Journalist Activist Centipede in dem Fall. Es gibt verschiedene. Je nachdem, wo die zusammen sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die direkt jetzt auch Geld kriegen vom Staat. Campact. Direkt. Bin mir nicht sicher. Aber die haben ja auf jeden Fall HateAid gegründet. Das wusste ich ja bis vor kurzem auch noch nicht. Und HateAid kriegt auch Geld. HateAid kriegt Staat, Geld, ja. Und die Campact Frage hat das Geld sind verschwunden. Das war doch bei Campact doch Campact die Frage. Die haben doch an die Grünen gespendet. Genau, die hatten an die Grünen gespendet, ja. Genau, das war und HateAid wird vom Staat finanziert und Campact ist praktisch die Mutter von HateAid. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Genau, und da hat jetzt Julian Reichert in der ersten Instanz verloren und darf das nicht mehr behaupten. Deswegen behaupten wir das natürlich auch nicht. Aber das war die Anschuldigung. Okay, ich lade mal neu hier. Jo. Ohne Bild bringt es nicht viel. Ah, da geht es, glaube ich, um die MyTink-Sendung oder so, MyTX. Ja. Und ihren Beitrag von dem, wie ist der nochmal der Schauspieler? Der Vater von Louis Klamroth. Habe ich irgendwie gehört. Ich glaube auch beim Holger. Aber ich weiß auch nicht, wer es ist. Es lädt sich einfach nicht. So ein Mist. Ich kann ja mal, wenn du willst. Ja, ich mach's so auf. Ach so, okay. Ohne Dings. Ja, genau. Ja. The Letter. Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 24. Juni an den Fernsehrat. ZDF. Ja, wir lesen das wirklich. Genau. Ich kann es nicht so, das ist ein bisschen klein. Sie sprechen natürlich kann gleich. Ich dir eine Antwort auf deine Rundfunkbeschwerde schreiben. Ja. Sie sprechen darin das ergänzende Textfeld in der ZDF-Mediathek zur Sendung unter anderem Rassismus für 6. oder für 8. Listener. Ist Schwarzsein in Deutschland gefährlich vom 20. Dezember 23 an. Die Fernsehratsvorsitzende hat ihre Eingabe gemäß § 21 Absatz 2 der ZDF-Satzung, Beschwerdeordnung, an mich zur Prüfung weitergeleitet. Gerne möchte ich Ihnen hiermit antworten und Sie zugleich darüber informieren, dass die Fernsehratsvorsitzende eine Kopie dieses Schreibens zur Kenntnis erhält. Wow, das ist genau das, was wir wollten. Konkret sehen Sie in dem Textfeld enthaltenen These Rassismus gegen Weiße gibt es nicht einen Verstoß gegen die ZDF-Programmrichtlinien. In der Ausgabe von unter anderem, in deren Kontext der von Ihnen angesprochene ergänzende Text veröffentlicht wurde, diskutieren drei nicht weiße Deutsche über die Frage, ob Schwarzsein in Deutschland gefährlich sei. Dabei geht es auch um die unterschiedlichen Formen von Rassismus und Diskriminierung. Dabei sind sich die Beteiligten einig, dass alle Menschen als gleichwertig anzusehen sind. Insofern kommt der von Ihnen eingeforderte Wertekompass in der Sendung durchaus zur Anwendung. Na super. Ich stimme Ihnen aber zu, dass die Pauschalität der in der begleitenden Textbox veröffentlichten These Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, der Komplexität des Themas nicht gerecht wird. In der Folge Ihrer Zuschrift haben wir die Formulierung entsprechend präzisiert und überarbeitet und diese Änderung transparent gemacht. Diese neue Formulierung ordnet die Frage differenzierter ein. Auch weiße Menschen können wegen verschiedener Merkmale diskriminiert werden. zum Beispiel aufgrund ihrer Religion, ihrer sozialen Herkunft, einer Behinderung oder ihrer sexuellen Orientierung. So ist das. In der Regel handelt es sich dabei aber um keine Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe. In der Regel. In der Regel. Und deswegen können wir so tun, als wäre es überhaupt nicht so. Wenn Experten von Rassismus sprechen, dann haltet ihr doch einfach mal die Fresse, ihr blöder Pöbel. Wenn Experten von Rassismus sprechen. Dann meinen Sie hiermit meist eine historisch gewachsene, strukturell verankerte und systematische Diskriminierung von Menschen. Das hat aber keinen guten Grund. Ihrer Hautfarbe oder Herkunft, die den Betroffenen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwehrt. In der Forschung wird Diskriminierung gegen Weiße hierzulande deswegen meist nicht als Rassismus definiert. Alter, wenn ich da alle Wieselworte streichen will, dann ist der Text nicht mehr da. Ja. Hierzulande ist auch gut. Ja, in Deutschland, da halten wir uns hier ganz strikt an die Regeln. Ja, obwohl die Theorie eigentlich aus Amerika ist, ne? So. Da steht ich danke Ihnen. Diversitätsnorm. Ich danke Ihnen, sehr geehrter, für die kritische Begleitung unseres Angebots, die uns vor Augen geführt hat, dass unsere ursprüngliche Darstellung der Komplexität der Fragestellung nicht gerecht geworden ist. Ihre Zuschrift. Haben Sie über ChatGPT abgeschrieben oder was? Der redet sich auch mal so raus. Oh ja, danke für den Hinweis, dass ich das jetzt lernen durfte und sowas in der Art, wenn du den Fehler nachweist. Ihre Zuschrift ist für uns ein zusätzlicher Anlass, unser Programm und die begleitenden Angebote auch weiterhin kontinuierlich zu reflektieren. Ich freue mich, wenn Sie dem ZDF auch weiterhin als durchaus kritischer Zuschauer erhalten bleiben. Mit freundlichen Grüßen in Vertretung des Intendanten, der Justiziar des ZDF. Oder ja, die Form haben Sie gewahrt, könnte man sagen. Ne? Der Inhalt ist zwar ein bisschen... eigentlich unter aller Kanone, aber okay, die Form ist ja, und da ging es ja nicht um IT, sondern um irgendwas anderes. Ja, genau. Weil neulich das war ja gar nicht. Aber wir brauchen das dann eben häufiger, ne? Das war ja von HateAid auch, ne, wo sie uns allen erklärt haben, wie das, dass es Rassismus gegen Weiße nicht gibt. Das war ja nicht vom Öffentlich-Rechtlichen. Ja, das Narrativ verbreiten die ja ganz gerne mal, ne? Sieht man ja hier auch eben. Ich hätte vielleicht an was anderes gedacht. Ja, ich meine, Experten sagen das ja auch. Ne? Also von daher ist es ja klar, dass das häufiger mal erwähnt wird. Weil es gibt einige wenige Experten, die sagen das. Ja, okay. Aber unumstritten ist es nicht, sagen wir mal. Auch nicht bei denen eben. Die Experten sagen allerdings auch, hallo, ich bin's, euer Schokotörtchen. Das ist halt der Fehler an der Sache. Aber das ist ja auch schon wieder oldschool. Der ist auch schon lange in Rente, der gute Tarek. Obwohl, nee, der macht ja jetzt Dieb und Deutlich. Ja. Macht er das noch? Ist vergessen. Ja, wahrscheinlich. Den gibt's ja noch. Dumpf und dämlich. Ja, so in etwa. Dungeons and Dragons. Ach, nee. Ja, und hier war ein Gastbeitrag bei News, auf der Webseite von News, von einer FDP-Person. Und ich denke mal, das wird bestimmt noch wen aufregen, keine Ahnung. Ich wünsche es mir natürlich nicht, aber ich glaube, sie ist so ziemlich die Erste, die sich traut. Und, ja, wenn sie keine Verantwortung trägt, dann kann sie ja schreiben, was sie will. Naja, also, sie ist ja mein Bundestagsabgeordneter, sie ist ja nicht niemand. Achso, ja, okay. So. Ja, nee, das ist Verantwortung, das meine ich so. Und das ist ja die gute Katja Adler, ne, also, die ja fast wöchentlich hier von mir positiv hervorgehoben wird. Und jetzt hat sie hier über Öffentlich-Rechtliche und irgendwelche Aktivisten geschrieben hier. So wie die Dame hier, ne, die sie ja dann entlassen hatten und die ja dann meinte, ja, wieso regen sie sich jetzt auf? Ich habe denen ja bei meiner Einstellung schon gesagt, dass ich Palästinenser-Aktivistin bin und Journalistin. Na, wenn ihr euch erinnert. That fits. Ja, genau. Und ja, dass solche Leute halt eben irgendwie auftreten. Hier fehlt eigentlich noch Nemi El-Hassan, fällt mir gerade ein. Und die Frau Hübsch wird auch erwähnt. Ja, aber die Nemi El-Hassan steht, glaube ich, nicht mit drin. Aber die war doch hoffentlich nicht in irgendeinem Gremium. Nee, im Gremium war sie nicht, nee. Aber die Dings war ja auch nicht im Gremium, mehr, die sie hier hatten. Die mit den Aktivistinnen und so. Ja, es gibt halt Leute, die finden das wichtig, diesen Aktivismus-Bullshit. Du ja, aber halt Trennung von professioneller und privater Persönlichkeit, das ist was, was diese Generation einfach nicht gelernt hat. In keinem Fall. Also ich sehe es so oft. Ja, und die sehen vor allen Dingen ihren Journalismus, das ist ja gerade das Problem, sehen die halt eben nicht als sich die Welt angucken, wie sie ist, sondern die Welt so basteln, wie man sie halt eben haben will. Ja, apropos die Welt, so wie man sie haben will, dann gab es auch noch diesen lustigen Fall, wo sie jetzt hier dem einen Straftäter nach Afghanistan nachgereist sind vom ZDF und hier so ein, das war glaube ich auch Auslandsjournal, ne? Und die sind ja auch schon lange schlimm. Ich erinnere mich da noch an das Auslandsjournal, wo sie da bei dieser Veranstaltung damals waren mit Milo Yiannopoulos und hier dem, ich glaube, der Ben Shapiro war auch dabei. Ich weiß nicht mehr. Also dieses Free Speech Geschichte da an der Universität von Berkeley, wo sie sich alle drüber aufgeregt haben. Und da hatten sie ja dann so eine mehrfach vorbestrafte linksextreme Antifa Aktivistin da zur Protagonistin von diesem Beitrag gemacht und die irgendwie total glorifiziert, so dass, als ob die da irgendwie mutig kämpft gegen die ganzen Nazis und so. Und so Dinge gesagt wie, in Amerika wird die Redefreiheit missbraucht. Ja, genau. Ja, also das war auch schon total unterirdisch. Ja, und diese Geschichte hier war auch total unterirdisch, weil sie da irgendwie nur so, erst nur so meinten, ja, und er wurde zu einer Strafe verurteilt. Warum, wissen wir nicht. Und im zweiten Edit, den man hier halt eben nochmal vergleichen kann, haben sie da noch angefügt, aber weil das ja eine dreijährige Freiheitsstrafe war, kann das halt nicht irgendwie trivial gewesen sein. Weil die kriegt man halt nicht für irgendwelche Kleinigkeiten. Ja, bin ich auch illegal im Land? Also ich meine, das wäre ja auch eine Straftat sozusagen. Ja, was heißt jemand aus Polizeikreisen hat auf Twitter auch geäußert, da wären wirklich nur die Übelsten der Üblen abgeschoben worden. Ja. Mit diesen 28 Leuten. Genau. Also, das ist Rumor, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man wirklich halt die nimmt, die, wo man wirklich auch einfach, ne, sich nicht mehr vor die Tasche voll lügen kann. Und die wollen natürlich zurück, er hier zumindest will zurück. Zurück nach Deutschland, ja. Ja, natürlich. Ja, und ich fand das auch enorm. Das ist doch jetzt hier, der eine von den Alsains ist doch wiedergekommen, der auch in dem KDW-Raub verdächtig war. Der ist ja wiedergekommen, den haben wir abgeschoben, der ist wiedergekommen. Die Stadtverwaltung Berlin sagt, ja, wir müssen jeden Asylantrag prüfen. Es hat keinen Einfluss darauf, ob die Person schon mal abgeschoben worden ist. Wahnsinn. Lol. Du kannst dir echt nicht mehr vorstellen, was in diesem Scheißland läuft. Er hat doch im Interview gesagt, dass es ihm wirtschaftlich schlecht ging und dass er dann eine Lösung gesucht hat. Ja, das ist halt auch so lustig, ne? Weil das haben sie auch lange geleugnet, dass es sowas gibt. Und hier haben sie es im Endeffekt dargestellt. Also sie haben jemanden dargestellt, der halt in Deutschland straffällig geworden ist, eine Haftstrafe. Nee, sie haben immer nur gesagt, es gibt keine statistischen Belege dafür. Ne? Weil sie keine Erhebung haben. Und der halt eben sagt so, ja, ich wollte hier mich um meine Familie kümmern, irgendwie so. Und ja, sie haben ja gesagt, die Familie ist stinkig. Die Familie ist jetzt stinkig, weil sie das Geld halt zusammengebracht hat, um ihn als Anker hier rüber zu schieben. Ja. Lol. Also, Asylrecht, ne? Aber gut, ich bin doch schon froh, dass er nicht direkt... Ich möchte ein besseres Leben, Asyl, und das funktioniert. Ich bin ja schon froh, dass sie nicht direkt wieder zurückgeschleppt haben mit der ZDF-Maschine oder so. Ja, irgendwer meinte auf Twitter, es wäre doch einfacher, am Flughafen so eine Drehtür zu machen. Da muss man die nicht mehr extra nach Afghanistan fliegen, das kostet ja auch Geld. Weiß man nicht, da gab es mal beim Tagesspiegel so einen, ne? Der hat doch irgendwie mit Schleusern was zu tun gehabt. Sebastian Leber oder so, hieß der, glaube ich, der Journalist. Alles drin, bei denen. Naja, unsere Regierung zahlt doch auch verdeckt weiter die Schleuse, obwohl die Regierung eigentlich abgemacht hatte, dass wir nichts mehr für die angeblichen Seenotretter zahlen. Ja, genau, das war ja diese Woche auch drin. Also, die haben das umgeschichtet wohl in so einen allgemeinen Topf für humanitäre Hilfe. Ja, geil, humanitäre Hilfe. Ja, dann fällt statistisch eben nicht auf, ne? Kam für Herrn Stürzenberger und den Polizisten zu spät, die humanitäre Hilfe. Da haben wir statistisch keine Daten drüber. Mein Lieblingsteil an dieser Meldung natürlich war, die FDP sagt, das ist aber nicht gut. Solltet ihr aber nicht tun. Das ist ja auch nett. Ja. Nicht. Schuldirektor fordert Islamausbildung für Lehrer. Das ist ja eine Zuschauereinsendung, aber ich denke mal, der Zuschauer hat wahrscheinlich auch nur den Anfang gelesen, der so ein bisschen suggeriert, dass es da nur um, ach, die armen Leute und wir müssen verständlicher mit ihnen sein. Neue Mittelschule in Wien, Floridsdorf. Floridsdorf weiß ich. Ich war zwar erst einmal in meinem Leben in Wien, aber selbst ich habe mitbekommen, dass Floridsdorf jetzt nicht so die gute Gegend von Wien ist. Also das ist so ein bisschen das Neukölln von Wien. Und ja, da ist halt Brennpunkt. Aber dieser Schuldirektor sagt im Endeffekt, dass da einiges im Argen liegt und der fordert so Dinge wie die Strafmündigkeit herabsetzen auf 12 Jahre und null Toleranz für irgendwelche Gewalt. Und er meint halt, dass es da Kinder gibt, die halt schon darauf spekulieren, dass sie halt noch nicht strafmündig sind und dann sich halt wie sonst sowas benehmen. Und deswegen fordert er das halt, dass es herabgesetzt wird. Also im Endeffekt gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich frage mich eh, wer ein Messer halten kann. Der kann auch strafmündig sein. Weiß nicht, wenn man die Eltern da heranziehen kann, wird es normalerweise egal sein, aber ja. Es sollte irgendjemand für eine böse Tat bluten. So finde ich schon auch, ja. Irgendwie, was sollte da passieren? Eine Sühne oder so, ja. Aber ihr habt doch bestimmt alle Angst wegen der steigenden Muslimfeindlichkeit, oder? Alter. Die schreien nach dem Kalifat. Die messern irgendwie Leute, die. Aber nicht alle. Verteilen in Neukölln Süßigkeiten. Die stürmen eine Universität und verursachen 100.000 Euro Schaden an einem Abend. Aber in Münster haben sie so einen Queer-Mensch umgebracht oder so, ne? Und da sollen wir einfach nicht irgendwie eine Aversion bekommen. Ferda, kannst du mir erzählen, wie das geht? Kriege ich da Pillen für oder werde ich umerzogen? Weil mich ärgert sowas zutiefst. Mord oder Mordversuch an Stürzenberger oder Sachen wie halt die blinde Zerstörung von Equipment für 100.000 Euro in der Universität. Da kriege ich einfach das kalte Kotzen und jetzt kommen wir nicht mit irgendwie, das ist nicht wirklich der Islam. Strukturell diskriminiert. Diskriminiert. Deswegen ist das so. Weißt du doch. Ich finde das gut, was der Herr Wilders in Holland gesagt hat. Dass sich die ganzen Muslime das hinter die Ohren schreiben müssen, dass sie entweder diesen komischen Islam halt nicht folgen, der halt irgendwie sagt, ihr seid die Geilsten und ihr könnt die Ungläubigen unterjochen, oder das Land verlassen. Aber hatte nicht letzte Woche die Frau Paus auch behauptet, die Muslimen, die Übergriffe auf Muslime hätten zugenommen oder so, oder nicht? Ja, was? Genau, ja, das war ja, ja im, ne? Zuge von dem 7. Oktober. Wenn das jetzt schon die zweite Behauptung in die Richtung ist, dann müsste doch mal irgendwie Zahlen folgen, oder das wie waren ja mehrere Leute, die das behauptet haben. Kann ich daneben mal die Säule mit den Übergriffen auf Juden sehen? Oder? Ja, auch. Ja, alles, ne? Alles nicht gut. Alle Zahlen, kann ich mal die Säule mit den Übergriffen Sie ziehen das aus der Luft, auf Deutsch sehen? Ja. Ja, wenn die übergriffen werden, dann liegt es aber nicht an den Übergriffen des Weißen, der Übergriffigkeit. Weil die ja nicht strukturell diskriminieren. Genau, danke für Ihre Rundfunkbeschwerde. Das ist die Ballade von der strukturellen Diskriminierung. Die Antistrukturierungsbeauftragte. Ja, und wir haben einen Durchschlag an unsere Vorgesetzten geschickt. Ich wüsste eine Gegenstrategie. Alle fundamentalistisch denkenden Muslime gehen da ein, wo fundamentalistischer Islam herrscht. Türkei, Iran, Irak, Syrien. Das ist eine gute Gegenstrategie. Was denkst du, Ferda? Weil ja, aber ich meine, hier keinen Platz, ferner. Ja, Antidiskriminierungsbeauftragte für Diskriminierung. Diese Rhetorik, ne? Bringen ja auch mehrere Leute. Also dieses Ding von wegen, hier ist ja kein Platz oder so, sagt ja auch Cem Özdemir und alle möglichen Leute halt eben auch. Aber faktisch ist es ja nun mal so, dass sie sich immer mehr ausbreiten. Und da ja, warte mal ab. Ich meine, Holland fängt ja jetzt erst an. Dänemark ist auch dabei. Also das wird sich schon noch ändern, das Klima. Zumindest in den Ländern, die den Arsch hochkriegen. Ich fürchte halt, Deutschland kriegt den Arsch nicht hoch. Ja, Schweden hat auch schon länger nicht als positives Beispiel hergehalten, ne? Zum Beispiel. Also, die haben ja auch einiges geändert. Nicht nur, was Atomkraft angeht, sondern eben auch, was den Zuzug da angeht, soweit ich weiß. Ja, und dieses hier, das liefert sogar Zahlen, aber nämlich von so einer internationalen Studie. Und Frau Adermann nimmt das natürlich auf und sagt dann halt gleich so, ja, auf dem Wohnungsmarkt und wir brauchen eine Strategie und weil wisst ihr ja, das wird ja einfach nicht an Muslime, wird ja einfach nicht vermietet, weil weißt du ja auch, ne, siehst du ja, wenn ja, die vermieten sich doch gegenseitig. Wenn du eine Wohnung ausschreibst, dann ja, Eigentümer eben. Dann weißt du ja natürlich sofort, wer irgendwie Moslem ist, ne? Das weiß man ja. Also, hanebüchener Blödsinn. Die Erhebung ist da irgendwie aus 2000 Befragten oder was? Ja. Dünn. Ja, und apropos genau. Muslime in unserer Gesellschaft und die Meldestelle Respekt. Da ist ja dieses Jahr ein etwas längerer von 2021 Clip aufgetaucht über die Meldestelle Respekt oder zwei. Ja. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist der erste. Und hier kommen diese Hassnachrichten alle an. Also die gemeldet werden. Und was dann passiert, das möchte ich jetzt wissen. Ahmed Gafar kann mir das erklären. Hallo, grüß dich, Rainer. Hi. Er ist im Team der Meldestelle, das die Hassnachrichten bearbeitet. Die Nachrichten laufen hier am Computer von Ahmed Gafar ein. Jetzt wird mir das Ausmaß der Online-Gewalt so richtig klar. Aber wie sie es berichten, so furchtbar unkritisch, ne? Also ich habe bald Berichte über die Blumen wachsen oder so. Das mit den Masken ist natürlich, ich meine, gut, das war Corona-Zeit, ja. Aber das ist ja doch so das i-Tüpfelchen, würde ich sagen. Ne? Wir setzen uns eine Maske auf vor unseren Mund und unterhalten dann darüber uns, was hier mit den Mündern wieder alles gemacht wird und dass wir uns ja darum kümmern müssen. Toxischer Ausstoß. Diesen Namen von ihm aussprechen klingt so ein bisschen nach Gefahr. Ach, mit Gefahr. Ich war eher an Jafar, dem so bösen Sohn. Auf sein, ja. Ach, mein Gefahr, ja. Von Gefährder Atamann, das ist der kleine Bruder wahrscheinlich. Mit Gefahr. Genau. Das, oder ja. Hetze gegen die BRD. Hetze gegen Gott. Die BRD. Das ist ja schlimm. Muss lieber als Terroristen verunglimpft. Verunglimpft. Mhm. Verunglimpft. Vor. Wo ist der Straftatbestand der Verunglimpfung, ist mir noch nicht ganz klar. OMG. Rassismus/Diskriminierung. Telegram-Gruppe hetzte gegen die BRD, steht ganz oben. Nein. Verhetzung, Antisemitismus, Hetze gegen Covid-19-Impfung, Muslim. Hetze. Ist das auch eine Person, oder wie, die Covid-19-Impfung? Kann man die in ihren Persönlichkeitsrechten herabwürdigen, oder was? Muslime als Terroristen verunglimpft? Okay, genau. Das wird also so bei euch gemeldet. Was nach? Das wird da so gemeldet. Danach kommt, dass wir einfach direkt die Meldungen anschauen. Und wir haben ja schon sozusagen ein juristisches Team, die das bewerten kann, ob das ja schon strafrechtlich relevant ist oder strafrechtlich nicht relevant. Und wenn nicht strafrechtlich relevant, dann melden wir das direkt bei der Polizei oder Landeskriminalamt. Alter, Entschuldigung, aber du sollst mit Sprache arbeiten und kannst die nicht mal. Beim Landeskriminalamt melden die. Das ist, ich finde das. Nur wenn er mal die Hassrede, wenn er Hassrede sieht, dann wird er sie schon erkennen. Hallo. Ja, die Hassrede kann er erkennen. Er hat an der renommierten Kairoer Universität von der Muslimbruderschaft studiert. Also, die wissen, was Hassrede ist, meinst du, ja? Etwa seine Expertise absprechen. Und dann wird es ja schon vom Landeskriminalamt weiter bearbeitet und geschaut, ob das ja schon auch sozusagen irgendwie dagegen ein Urteil gemacht wird. Aber erstmal ist es weg, ne? Sozusagen irgendwie erst dagegen. Ein Urteil gemacht werden kann. Also volles Vertrauen ist der Mann. Sozusagen irgendwie dagegen. Fantastisch. Heide Witzka. Jo. Ich glaube, das ist ein Zitat von dem renommierten sozusagen Rechtswissenschaftler. Welcher war das? War das der Birkenförder, der gesagt hat, sozusagen dagegen? Ich glaube, der war auch in dieser Talkshow zu Gast hier bei Landeskriminalamt. Ich glaube auch. Aber ich gucke das nicht mehr. Ne? Früher war der mal gut, aber mittlerweile. Nicht. Und wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir schon einen Löschantrag beim Provider machen. Ach was, trotzdem. Und hier... Ach ja, warum? Wie kann das sein? Ja. Ja, der Provider löscht das dann natürlich vorsichtshalber, ne? Ist klar. Ja, werden wir das schon machen, genau. Kann ich irgendwo einen Löschantrag für die Behörde, für diese komische Meldestelle stellen? Nächstes Jahr im September in einer Wahlkabine oder so vielleicht. Ja, aber wir wissen ja, was dabei rauskommt, egal was wir wählen. Dann werden die weiterfinanziert. Also können wir nichts machen. Also Artikel 20 Absatz 4. Haben wir schon alle demokratischen Mittel ausgeschöpft damit? Wenn wir nichts mehr abwählen können und trotzdem Leute gegen die Verfassung verstoßen, dann müssen wir ja irgendeine Möglichkeit haben, das zu beenden. Irgendwie dagegen ein Urteil gemacht werden oder nicht. Und wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir schon einen Löschantrag beim Provider machen. Doch die Unterscheidung, was strafbar ist und was nicht, die ist nicht immer leicht. Der Kontext ist wichtig. Unter Freunde, wenn ich dir sage, du bist hässlich, ja, du bist auch hässlich. Punkt. Du bist also, noch hässlicher. Genau, dann ist es einfach... Keine Beleidigung. Aber wenn ich jemanden gar nicht kenne und einfach fange an, du bist hässlich, du sollst nicht mehr in Öffentlichkeit auftreten oder sowas, dann ist das was anders. Okay, aber man muss praktisch jeden einzelnen Fall... The Daily Grind of du bist hässlich and you suck, oder was? Ich meine... Ja, aber wirklich so, diese Grenzüberschreitung ist doch auch so ein bisschen Teenager, man muss immer ein bisschen austesten und so weiter. Ist das wirklich relevant, frage ich mich. Ne? Und das kommt von jemandem, dessen Freunde uns als Ungläubige einfach so bezeichnen und das ganz normal finden. Aber hässlich, da hört auf, da muss ich Landeskriminalamt melden. Alter, ich drehe durch. Freunde kannst du doch als Ungläubige bezeichnen. Unter Freunden, wir sagen, du bist ungläubig. Nein, du bist Ungläubiger. Ah. Oh Gott. Einzeln betrachten. Das heißt, ihr habt Experten, die einschätzen können, ob da strafrechtlich irgendwas machbar ist. Oder wahrscheinlich Antifeminismus-Experten und sowas, ne? Kann ich mir gut vorstellen, was die sich so aussammeln, da was angeblich verboten ist und so. Ob da strafrechtlich irgendwas machbar ist. Nicht irgendwas. Aber gleich nimmt er die Maske ab und drunter ist der Sacha Baron Cohen aus den guten Zeiten. Bevor er durchgedreht ist. Ob da strafrechtlich was machbar ist. Ja, stell dir das mal vor, so, ja, hier bei mir in der Nachbarschaft, da gibt es eine Flüchtlingsunterkunft, so, und die habe ich jetzt gemeldet bei der Meldestelle für Flüchtlinge. Und, da guckt sich dann der örtliche AfD-Abgeordnete an, ob da strafrechtlich was machbar ist, oder wie. Wahrscheinlich, oder was? Ich glaube, da sind Gerüchte, wahrscheinlich ja, ne? Ja, stellt euch das mal vor, könnte man ja auch so sagen. Ne? Wir wollen das unserer Meinung nach, sagen, sollten wir diese Leute alle hier rauskriegen aus diesem Land, das ist unser Ziel, und dann schauen wir uns jetzt mal an, was da strafrechtlich machbar ist. Vielleicht hat er jetzt zu lange rumgelungert oder so, oder falsch geparkt oder keine Ahnung wie was. Ja, die schaffen hier die Voraussetzungen und die werden dann möglicherweise immer mal missbraucht, ne? Ist so klar. Ist doch auch die größte Gefahr nicht bei dem ganzen Quatsch. Ja, und der Tannhäuser sagt, Leute als hässlich einzustufen, ist einfach normal, aber er hat das so dargestellt, als wollte man den mit diesem Hässlichkeit den Gegenüber einschüchtern, und dann ist es halt das Einschüchtern das Problem und nicht irgendwie das, was er da sagt. Und da hat er vollkommen recht. Und wie ist das denn? wenn ich das jetzt zu, was weiß ich, hier, wie heißt die, die den Film gerettet hat mit ihren Möpsen? Sweeney. Wenn ich zu der sage, dass sie hässlich ist, ist das dann genauso schlimm, wie wenn ich das zu jemandem sage, der wirklich hässlich ist? Also, ja, muss der andere auch betroffen sein? Das ist doch von den Grünen auch so ein Spruch, Hass macht hässlich, oder nicht? Aber das ist dann wieder okay, weil es ja der Hass, der die hässlich macht, oder? Hässlich. Ich bin so hässlich. So schrecklich hässlich. Wir haben zum Beispiel in 2017 666 Meldungen bekommen. Boah. 666 Alter, in einem Jahr? Also das sind zwei pro Tag. Yo, das sind fucking zwei pro Tag in einem Land mit 90 Millionen Menschen. Ja, er ist ja nur für Baden-Württemberg zuständig gewesen zu der Zeit. Aber das sind ja so weniger Menschen. Ja. Da waren aber auch falsche Bayern. Und Bayern haben mir auch irgendwas gegeben. Aber 666, das ist auch schon wieder, wenn man sich jetzt eine Zahl ausdenken müsste, um es maximal peinlich zu machen. Ich hätte 664 gesagt, aber würde ich mir. Und die Zahl des Hasses wird sein 666. Ich will entweder 88 oder 666 einfallen lassen. Also. Ja, 88 sind ein paar zu wenig. Ja. Vielleicht 1488 oder so. Jetzt mittlerweile 2020 haben wir fast 4000 Meldungen bekommen. Also okay. Da unterscheidet sich. Ja. Und zum Beispiel zum 2020 haben wir von diesen 4000 Meldungen 436 Anzeigen. Was man hier dann aber auch als ergänzende Info geben muss, wenn man sich auf Twitter so umguckt, passt das ganz gut zum Aufstieg dieser selbsternannten Twitter-Säuberer, die dann, nachdem diese Meldestellen eingerichtet waren, massiv organisiert Leute gemeldet haben, Massen gemeldet haben, um die wegzumobben. Ne? Ja, hast du jetzt die Zahl gehört? 4000 Meldungen und 430 oder so haben sie an eine Staatsanwaltschaft weitergegeben. Das heißt, 10% waren irgendwie so gehaltvoll, dass sie sich das getraut haben, die weiterzugeben. Den Rest dann so verworfen, das heißt, vielleicht gelöscht und aber nicht. Ja, oder Löschantrag gestellt. Ja. Genau. Ich wüsste gern, wie viele verschiedene Melder es gegeben hat für die 4000 Anträge. Ich glaube, da würden wir auch mit den Ohren schnackeln, wie wenig das sind. Das werden ein paar Anzeigen-Hauptmeister-Heinis sein, ohne den finanziellen Teil, die es einfach nur machen, weil sie sich da geil fühlen. So wie als wenn man früher bei der Grenzschutz in der DDR war oder bei der Stasi. Macht. Ja, oder irgendwelche Geschäftsmodelle halt, ne? FDP. Viele haben vielleicht auch so das Gefühl, es bringt ja eh nichts. Nee, es wird schon was bringen. Wenn, entweder wird es gelöscht, es wird darauf hingewiesen, dass es nicht richtig ist, Entweder wird es gelöscht oder angezeigt. Oder es wird darauf hingewiesen, dass es nicht richtig ist. Da schreibt dann hier Dr. Dingsbums drunter, hier die Worte sind mich sehr verletzt, tut hier, lass dem. Oder was? Ich meine, Gott. Ich sehe das jetzt erst. Der hatte so einen regenbogenfarbenen Adidas-Jacke irgendwie angehabt. Wie meinte jemand im Chat? Schöne Ballonseide. Wenn es strafrechtlich relevant ist, eine Anzeige in die Wege geleitet. In Zukunft soll es einfacher werden, solche digitalen Angriffe anzuzeigen. Irgendwie da. Solche digitalen Angriffe. Ja, du musst neue Straftatbestände schaffen. Und das heißt neue Gesetze und Gesetzesverschärfungen im Prinzip, ne? Zensurgesetze, dann könnt ihr das machen, klar. Lernt schon mal Mandarin, Freunde. Ja. Ja, ich fand es auch gute Nachrichten. Okay. Nämlich das Allensbach-Institut erhält jährlich den Freiheitsindex. Mehr als die Hälfte der Bürger in Deutschland fühlen sich frei. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung. Wow. Ich fühle mich frei. 7 Prozentpunkte. Und das sind 47%, mit anderen Worten, weniger als die Hälfte der Leute. Glauben, dass man sich frei äußert. Mehr als zuvor sagen, ihre Meinung veräußern zu können. Die Richtung stimmt. Freude, Party. FDP, meine Damen und Herren. Ja, die rechte oder die linke Hand von Frau Faeser. Ja, vorwärts immer, rückwärts immer. Ja, also schadet diesem Mann echt extrem. Ja, der Freiheitsindex ist wahrscheinlich auch gestiegen durch die Freiheitsenergien, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Ist ja irgendwie eine Auswirkung. Ne? Können wir nicht Freedom Fries einführen, damit die Leute sich noch freier fühlen? Und ich meine, das ist eine Erhöhung gegenüber den vorherigen Jahren und davor war Corona. Na, und das eigentlich, dass es da nur 7% Punkte sind. Also nachdem wir irgendwie nicht mehr rausgehen konnten, unsere Geschäfte nicht öffnen konnten, nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen konnten, lauter solche Geschichten. Das Geile ist, die... Jo, war klar, dass das ein bisschen wird. Ja, das war, denke ich, da, was ich sagen wollte. Da müsste eigentlich noch viel mehr sein. Also. Und die Leute, die sich frei äußern können, dazu gehören halt auch die Leute in Neukölln, die täglich irgendwie die Vernichtung Israels fordern, oder die Leute in Hamburg, die ein Kalifat fordern, und all die anderen Leute, die hier Islamdruck in Deutschland veranstalten. Ja, aber die würden ja wahrscheinlich noch sagen, dass das ja schlimmer geworden ist, weil ja die Polizei durchgreift bei irgendwelchen tollen Demos und so, alle 3 Tage mal. Und irgendwelche Leute festnimmt, nur weil sie ein Schild hochgehoben haben, wo irgendwas draufsteht von wegen Genozid oder so. Mensch, ja. Das Meer und so, ja. Ja, Robert findet das gut. Jetzt kommt der Höhepunkt des heutigen Zensurschwerpunkts. Tut mir leid, der Mann war mir noch nie sympathisch, aber das hier ist wirklich bitter. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich will kein Hehl daraus machen, dass ich glaube, dass diese unregulierte Form von diesen sozialen Medien inzwischen nicht mehr akzeptabel ist. Wir müssen meiner Ansicht nach schärfer und konsequenter darauf. Wo ist sie unreguliert? Ist nicht komplett reguliert. Also steht nicht hinter jedem Twitterer einer, der alles weglöscht oder so. Also ist ja quasi unreguliert. Oder nicht? Die grüne Utopie wird noch nicht hundertprozentig durchgesetzt. Also das Internet ist genauso reguliert wie der Rest des Lebens. Wenn du deinen beleidigst, ist das genauso wie wenn du im Rewe einen beleidigst, oder? Ich meine, eigentlich schon. Zum Beispiel, wenn du bedrohst oder so. Darauf achten, dass die Algorithmen erstens transparent gemacht werden und zweitens dann auch so reguliert werden, dass nicht der Raum der Demokratie, also das Soziale an den sozialen Medien, die natürlich auch starke Seiten haben, unmöglich gemacht wird. Wir können am Ende Déjà-vu oder so? Das mit den Algorithmen, das ist doch so ein Thema, das ist auch schon seit Ewigkeiten auf dem Plan. Die rücken aber ihre Geschäftsgeheimnisse nicht raus. Ja, so teils, ne? Also so, ich meine, verstehe ich eigentlich auch ganz gut so. Musk hat ja viel von den Sachen ja veröffentlicht, aber da haben sie sich ja trotzdem noch drüber aufgeregt, dass es angeblich nicht genug wäre. Und, ja, und jetzt, halt nicht, wo ja der Musk den Trump unterstützt, da haben sie alle die Verschwörungstheorie, dass der natürlich dann alles manipuliert, ne? Also nur noch negative Sachen über die Harris irgendwie ausspielt oder so. Ja. Und ja. Und ich meine, das kann ja auch stimmen, aber das Witzige an der ganzen Sache ist ja natürlich, dass sie sowas nie im Leben sagen würden bei ihren tollen Leuten, wenn die irgendwelche Plattformen, und da haben wir es ja auch schwarz auf weiß. Ich meine, der hier von Zuckerberg, der hat ja im Endeffekt gesagt, ich habe da einen Fehler begangen, weil ich damals diesen Druck nachgegeben habe, diese Hunter Biden-Geschichten und dieses, was die da von mir haben wollten, von den Geheimdiensten in Amerika, dass ich denen das nachgegeben habe und das dann da gedrosselt habe. Ja, und die Twitter-Files waren ein zweiter Nachweis sozusagen für diesen, ne? Ja, aber so Leute wie Habeck, die haben da wahrscheinlich noch nie von gehört oder so. Oder keine Ahnung. Oder denken, das war ja alles richtig und wichtig. Fake News, Desinformation, Twitter-Files. Musk kommt von Trump kommt von Hitler. Ja. Kann man nichts. Ja, diese Art von Election Interference ist ja dann Fortifying, ne? Also. Wie heißt das? Ja, das haben sie ja gemeint, to fortify the election. Das haben sie ja hinterher. Gab es ja so einen Time-Artikel, wo sie irgendwie drüber geschrieben haben, wie Shadow Cabal sich irgendwie zusammengetan hat, to fortify the election. Also letztens gab es im Bundestag so ein Ding, wo sie irgendwie die Weimarer Republik irgendwie geschrieben haben und dann diese wehrhafte Demokratie haben so auf Englisch übersetzt mit Fortified Democracy, fand ich ganz niedlich. Also ja, auch mal von wehrhafter Demokratie sprechen und dann ausgerechnet dieses Wort Fortify, was so da in diesem Time-Artikel halt eben war mit Fortify the Election. Bei uns also, ist das eine spezielle Form davon, die sogenannte Mott and Bailey-Demokratie. Ja, wahrscheinlich. Lassen als liberale Demokratien, dass Milliardäre, die in den USA Donald Trump unterstützen, mit ihrer Vorstellung von Kommunikation oder chinesischer Technik, die ja in China selbst verboten ist oder reguliert ist, den Diskurs in Europa definiert. Das wäre wirklich blind. Ja, da meint er natürlich TikTok, ja genau, ja. Die sind ja quasi auch verboten, aber. Ja, das ist aber halt George Soros, großen Einfluss auf Medien in Europa nimmt, dass Bill Gates großen Einfluss auf Medien in Europa nimmt, dass die Clinton Foundation großen Einfluss auf Medien in Europa nimmt. Das ist Robert egal. Robert will nur die raushalten, die Kritik an den Grünen irgendwie befördern können. Deswegen und das ist halt auch keine liberale Demokratie. Das ist im Endeffekt, ja, keine Ahnung, ein Einparteienstaat wird es dann irgendwann wahrscheinlich. Nicht einfach nur so ein Schlagwort über den Zustand der Gesellschaft, sondern es ist meiner Ansicht nach ein politischer Auftrag, genau hinzugucken, wie die Polarisierung entsteht. Und wenn Sie, und das ist der zweite Punkt über Polarisierung, über den wir reden müssen, wenn sie bewusst eingesetzt wird, um eine Gesellschaft zu destabilisieren. Ach ja, so bewusst eingesetzt wie, oh, irgendeiner von unseren bezahlten Schreiberlingen hat was von einem Geheimtreffen erzählt. Lass uns doch mal die Bevölkerung in Massen auf die Straßen bringen, als Parteien, Gewerkschaften und NGOs und so tun, als wäre gerade wieder mal Hitler am nächsten oder was. Ey, Robert, das ist so billig. Brother. Gedanken muss man zulassen in dieser Zeit. Dann haben wir jeden Grund, uns politisch dagegen zu wehren. Und diese... Jeden Grund haben wir. Wir haben einfach jeden Grund. Wir haben jeden Grund, uns dagegen zu wehren, dass ich nicht Kanzler werde nächstes Mal. Das müssen wir irgendwie noch schaffen, weil ich bin der Beste, ich bin der Geilste auch. Guck mal, den längsten habe ich auch. Also diese Spaltung der Gesellschaft, ich glaube, die ist im Prinzip erstmal normal und auch nichts Besonderes. Aber die ist natürlich bei uns so aus dem Ruder gelaufen, weil die so aufs Wesentliche hinausläuft. Also er hat doch auch selbst gesagt, so 50-50, entweder wir scheitern oder wir gewinnen sozusagen. Und ja, da sind eben ganz viele Leute dagegen, dass man das mit dem Scheitern irgendwie ausprobiert, so ungefähr. Also ich finde, dass das irgendwie die Spaltung vor allem deswegen so extrem wirkt, weil so viel am Spiel steht, ne? Weil so viel auch im Köcher ist, was gemacht werden soll. Und weil so viel Scheiße läuft. Ich meine, wie oft würdest du ihnen denn noch zu? Ja. Jetzt sind auch wieder 12,7 Milliarden irgendwo zu wenig. Beim Bürgergeld haben sie sich auch verrechnet. Warum soll ich denen denn weiter trauen, als ich einen von denen werfen kann? Da gibt es doch überhaupt keinen Grund für. Ich verstehe auch gar nicht, wo der Mann halt die Chuzpe hernimmt, sich als Kanzlerkandidat zu inszenieren. Weil das wird nicht werden. Die Leute haben die Fresse voll. Ich meine, ihr habt jetzt wieder ein Prozent dazu, aber ihr wart mal bei 20. Jetzt krebst du um die 10 rum. Und das sind halt Studienräte und Kita-Beschäftigte und was weiß ich, aber die reichen nicht, um Kanzler zu werden, Robert. Ja, er hat das in Koalitionsvertrag geschrieben und jetzt ziehen die das durch. Ne? So stellt er sich das vor. Aber das ist nicht irgendwie Politik, das ist irgendwie Gewalt. Irgendwie so. Und auch an der Stelle wäre es dann wieder Zeit für eine FDP, mal zu überdenken, was sie eigentlich sein will. Ein Wurmfortsatz von dem Mann und seiner Partei oder das F zurückverdienen von dem DP? Er ist jetzt auch lange fast zu spät für, oder? Ja gut, aber die scheinen das ja wirklich bis nächsten September weiter rollen lassen zu wollen. Und jeder Monat, den wir weniger haben, ist ein Segen. Soll man sowas eigentlich verhindern in Zukunft, ey? Das ist ja auch mal interessant, eigentlich. Naja. Wehrhafte Demokratie auch bei den sozialen Medien fortzusetzen. Dafür gibt es jede Menge Möglichkeiten. Vielleicht sind sie noch nicht ausreichend, aber eine scharfe Anwendung des DSA, des Digital Service Act, ist das Mindeste, was wir in Deutschland brauchen. Ja. Das Mindeste. Die Rechtsmittel ausnutzen oder so. Mit aller Härte bestrafen. Also, ja, wenn du was Falsches schreibst, wirst du mit aller Härte bestraft. Sehen wir ja in Großbritannien, wie es läuft. Wenn hier auch mal so ein verwirrendes Vorwort geschrieben zu 1984, glaube ich, ne? Gab ja diese Woche auch wieder einige Urteile, wo Menschen halt wieder nicht schuldfähig waren. Ja. Aber wenn es darum geht, halt Leute ins Gefängnis zu bringen wegen Worten, dann sind wir vorne dabei. Oder gesellschaftlich zu vernichten, ist eigentlich noch besser. Ja, der gute Herr Dieringer, den kennen wir ja auch schon länger. Seines Zeichens Professor für Recht und Experte für Arbeitsrecht, aber kennt sich natürlich auch mit anderen Dingen aus, die im Rechtsrahmen sind und belehrt ja auch immer ganz oft diese ganzen Hass- und Hetze-Leute, dass halt eben so Dinge wie Hate Speech halt keine rechtlichen Begriffe sind und dass der Staat durchaus auch den Auftrag hat, die Meinungsfreiheit aktiv zu schützen und das halt eben nicht so ist. Das ist einfach nur so nach dem Motto, ja, ach, wenn der Staat das nicht einschränkt, dann ist es auch kein Problem, so nach dem Motto, ne? Da sagt er immer, nee, das ist auch schon so, dass der Staat sich auch darum kümmern muss, dass die Leute auch ihre Meinung kundtun können und nicht nur quasi selber die nicht einschränken darf, sondern er muss sich auch aktiv dann darum kümmern, dass das geht, dass dafür die Räume vorhanden sind. Und der sagt hier, ich dachte lange Zeit, dass die Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes mittlerweile fest in unserem Bewusstsein verankert, der Schutz und die Wahrung der Grundrechte für die jede deutsche Regierung eine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe mich getäuscht. Ja. Ja, die drehen das ein bisschen auf den Kopf, ne? Also machen den Bürger da verantwortlich. Dinge, die ja eigentlich der Staat doch einhalten soll. Eben diese Grundrechte-Geschichte. Ja. Netzverdrehungen, ne? Schuldumkehr und so. Das ist hässlich. Der ja. Geheimnis möchte mehr Befugnisse, ja. Da gibt es ja noch den Herrn Kramer aus Thüringen. Ach der. Seines Zeichens unter ganz komischen Bedingungen da damals angetreten. Zum Beispiel war er kein Volljurist, obwohl man das eigentlich sein musste. Aber er ist ja, ja, er ist Stiftungsrat ja auch der Amadeo-Antonio-Stiftung gewesen. Und er ist ja auch konvertiert. Oder ne? Immer noch. Und das auch, genau. Mhm. Und ja, weil er jetzt vereitelt wurde, einen Anschlag auf israelische Botschaft in Berlin und das wieder wegen ausländischen Nachrichtendiensten war, sagt er jetzt, wir brauchen auch selber hier die Kompetenzen, weil vielleicht sind die ausländischen Nachrichtendienste ja auch irgendwann nicht rechtzeitig da oder so. Also das übliche Blabla, wo ich dann auch mal wieder sagen muss, ja, wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Also kann da irgendwie einfach das FBI großen Lauschangriff auf die Amerikaner machen oder so? Nee, das geht ja nicht. Deswegen haben die auch ihr Five-Eyes-System. Bei denen ist es ja auch so, dass sie sich gegenseitig bespitzeln, damit sie sich eben die Daten dazu schieben können. Das ist voll der hoaxige Geschichte irgendwie, ne? Im Prinzip. Mit Kramer jetzt hier. Ja, es ist mit das ist nirgendwo, geht das klar mit den Grundrechten, dass man seine eigene Bevölkerung bespitzelt. Ja. Ja, und dann geht es hier um den Herrn Haldenwang, dass der ja bald ausscheidet und in Rente geht. Und das war überhaupt das Allertollste hier. An der Spitze des für ganz Deutschland zuständigen Bundesamtes für Verfassungsschutz steht derweil bald ein Wechsel an. Thomas Haldenwang, derzeit Präsident des Verfassungsschutzes, steht kurz vor dem Rentenalter. Bundesministerin Nancy Faeser, in Klammern SPD, will zeitnah einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin berufen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung von Regierungskreisen berichtete, soll die Ernennung noch vor der Bundestagswahl erfolgen. Möglicherweise noch in diesem Jahr. Ein neuer Bundestag wird 2025 gewählt. Seit 2018 amtiert Thomas Haldenwang an der Spitze der Kölner Behörde und jetzt kommt's. Haldenwang genießt einen guten Ruf und das hat das Amt nach den Skandalen um seinen zunehmend rechtsgerichteten Vorgänger Hans-Georg Maaßen wieder in seriöse Fahrwasser gelenkt. Ach so, schreibt das Spiegel oder wer weiß hier? Ja. Sauber. Allerdings ist er 64 Jahre alt und nähert sich damit der Altersgrenze. Feser wollte auf jeden Fall selbst über eine Nachfolge bestimmen, hieß es aus Regierungskreisen. Dies sei nur eine Frage von Wochen oder Monaten. Als denkbar gilt, dass Heidenwang noch ein von ihm angekündigtes neues Gutachten zur Einstufung der AfD vorstellt. So seriös wie er ist. Und anschließend aufhört. Er hat seinen Zweck erfüllt. Er hatte das Gutachten am Montag vorige Woche angekündigt. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es derzeit zwei Vizepräsidenten, Silke und Sinan. Neben diesen sind noch andere Namen für die Nachfolge Heidenbergs im Gespräch. Vielleicht der Herr Kramer, man weiß es nicht genau. Irgendwelche hohen Beamten, ja, ja. Unglaublich, ey. Ja, der hat noch einen guten Ruf. Hilfe. Kerb Eklar. Was ist eine Kerbpuppe? Hey, weißt du denn, was eine Kerbpuppe ist, oder was? Ja, ja, du hast aber auch, ihr habt keinerlei Kultur da oben, oder? Genau, Stadtkind immer. Kerbe ist Kirmes in Hessen im Land. Achso. Staatsschutz ermittelt nach Kerb-Eklar in Merfelden. Nach der Aufregung um die geplante Verbrennung einer Kerbepuppe mit grünem Schriftzug in Merfelden haben die Beteiligten eine versöhnliche Lösung gefunden. Ein Vorfall beim Aufhängen der Puppe beschäftigt mittlerweile den Staatsschutz. Für die kommende Kerb kündigen die Veranstalter Veränderungen an. Genau, und dann kannst du mal runter scrollen, da bis das Bild kommt von der Puppe da. Bitte. Genau, also das ist da Brauch, da wird so eine Puppe gemacht und die wird am letzten Tag von der Kirmes, von der Kerb, wird die von den Kerbebarsche, das sind so die jungen Leute, männlicherseits aus dem Ort, die verbrennen die dann, wenn die Kerb vorbei ist, so als Symbol. Und wir sehen jetzt hier, was da drauf stand, Bündnis 90 die Grünen, ja. Kann man geschmacklos finden, ja. Kann man auch irgendwo verstehen vielleicht, dass jemand den Kragen geplatzt ist, also ein Habeck gehört hat, wie er über die Meinungsfreiheit geredet hat. Aber es gab dann natürlich nicht klar, aber dann wurde sich geeinigt, man hat da der Puppe das Hemd ausgezogen. Trotzdem landet der Fall vielleicht vor Gericht. Weil eine Person in den sozialen, auf einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt das Aufhängen der Puppe. Eine Person ruft dabei, sollen sie hängen, die Penner. Womit offenbar die Grüne gemeint sind. Die Grüne haben deswegen Anzeige gegen Unbekannte gestellt. Die Person ist im Video zu hören, aber nicht zu sehen. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf. Damit beschäftigen wir also unsere Polizei, unseren Staatsschutz. Ja, sicher. Damit die können jetzt nach dem Unbekannten suchen, der gerufen hat, sollen sie hängen, die Penner. Und dann müssen sie ihm noch beweisen, dass er die Grünen gemeint hat. Ja, das ist auch nicht so leicht. Ich bin gespannt. Wenn er einen guten Anwalt hat, wird es nichts, wie wir hier in der Gegend sagen. Schuss in der Ofen. Hauptsache, wir beschäftigen die auch. Der Staatsschutz hat auch sonst nichts zu tun. Und die kommen aus der Übung. Ja, genau. Und hier haben sie gleich noch so einen Fall auf den Tisch gekriegt. Ein Herr Alexander Reuscher, CDU-Abgeordneter seines Zeichens, hat auf X ein Foto von Munition gepostet. Als Antwort auf einen Post des grünen Politikers Christian Franke Langmach. Da ging es wohl um Kopfschmerzen. Und er hat ihm empfohlen, ja, ein paar Pillen und ist das ein Geldstück oder was? Und einige Kugeln Munition. Das ist natürlich sehr skandalös, ne? Sozusagen den Selbstmord zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Ich finde das eher scherzhaft okay. Aber das ist ja ein bisschen schwierig heutzutage. Man kann zwar alles sagen, aber noch lange nicht alles posten, ne? Das geht schon ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt. Also. Ja. Ja. Naja, ich weiß nicht, er hat ihm ja die Wahl gelassen. Er sagt ja, ja nicht, bring dich um, sondern er sagt, oder die Pillen nicht helfen, sondern ne, sind halt noch die Alternative. Also ich sehe jetzt da, ja, ist halt vielleicht geschmacklos, aber ich würde jetzt hier keine Drohung oder irgendwas draus konstruieren wollen. Das nicht. Ja, hat man aber versucht, ne? Und also ein, ich bin konservativ, entsprechend die Behandlungsmethoden zur Auswahl. Hm. Jetzt müsste man den Original-Tweet sehen, halt. Auf den er geantwortet hat, was das mit der Konservative aussieht. Was mit Kopfschmerzen. Ja, genau. Da kommt die Landesverwaltung, kommt erstmal vorbei. Und wieder 20 Meldungen bei Jafar, dem Sultan der Hassreden. Also, Gefahr, ist der Gefahr. Jafar. Erschreckender Tiefpunkt. CDU-Mann fiel schon früher auf. Oh, ja, ja. Dass der überhaupt noch in der CDU geduldet wird, ne? Ein Maulwurf. Herr Olaf Scholz hat als User intensive Kontakte zur SED gehabt und im Sozialismus gesucht und gefunden. Aus solchen Anbietungen rekrutierte man bei der Stasi und Co. gerne Maulwürfe, habe keine Beweise, würde mich aber nicht wundern. Eindeutig Meinungsfreiheit, würde ich sagen. Auch wenn das natürlich, aber er hat es so verpackt. Böse Verschwörungstheorie. Ja, aber ich meine, man kann, es gibt die Fotos. Also, also man kann diese Theorie durchaus, glaube ich, zur Diskussion stellen. Fände es schlimm, wenn man das nicht könnte. Wenn er jetzt sagen würde, ich weiß ganz genau, das ist ein Stasi-Spitzel und der und die Angela haben zusammen irgendwie Honnys Plan ausgeführt, okay. Das ist was anderes, aber halt zu mutmaßen und zu sagen, ich weiß es aber nicht. Hm. Ja, und Herr Merz hat hier beim Deutschlandtag, dem sogenannten von der Jungen Union, eine Rede gehalten und dabei unter anderem gesagt, es gibt in Deutschland keine linke Mehrheit mehr, sondern eine theoretische Mehrheit rechts der Mitte, theoretisch. Aber wir sagen ganz klar, mit der AfD werden wir nicht zusammenarbeiten. Wer einen Kurswechsel möchte, muss für CDU und CSU stimmen. Damit die dann mit den Grünen koalieren und ihnen bis zum Anschlag in den Anus kriechen. Genau, also. Ja, tut mir furchtbar leid. Also in welcher Welt soll das realistisch sein? Und ich habe auch nichts gehört zum Thema Meinungsfreiheitsbeschränkungen, Trusted Flagger, dem ganzen Kram habe ich weder von ihm was gehört, noch vom Söder, noch von sonst wem. Die freuen sich alle. Ja, eben. Ich guck mir. Die CSU wollte das von Anfang an solche Sachen. Ich gucke mir deine Truppe da an, Friedrich Merz, und was sehe ich da? Irgendwelche Scheiße mit, wir brauchen nordische Modelle und so ein Quark. Damit gebt euch irgendwie ab und richtet euch drüber auf, dass wir keine scheiß IP-Speicherung haben wegen Extremisten in Deutschland. Also. Jo. Und das ist dann irgendwie die Lösung, oder was? Deswegen ich fand es ein bisschen komisch, dass er meinte, mit jeder Stimme für die AfD, die würde die irgendwie die Linke stärker oder so. So habe ich jedenfalls verstanden. Ja, das ist halt eben, wenn er das ausschließt, dann ja, okay, kommen halt linke Koalitionen zustande. Mhm. Weil alle anderen ja ausgeschlossen sind. Ja, mit der AfD irgendwie eigentlich nicht. Und es keine FDP mehr gibt. Und wir sehen ja gerade in Sachsen und Thüringen, wie gut das läuft mit dem alle Demokraten zusammen. Ja, hervorragend, sonst finde ich das gar nicht. Oh man, das lit. Oh, das habe ich mir gar nicht angeguckt, weil die Frau Schneider geschrieben hat, dass es so unangenehm ist. Und das ist so unangenehm. Gar nicht ein. Okay, wir müssen uns lieber sparen. Nee, hau rein, komm. Ich hab's schon zweimal gesehen, glaube ich. Aber ist das ein FDPler? Das ist der Herr Dürr. Und der war meines Wissens nach Platz 1 auf der Landesliste von meiner FDP Niedersachsen. Oh, du armer Ein Sau. Mann, der, ja, über die ich nicht viel Negatives sagen kann, aber auch absolut nichts Positives, weil er eigentlich so ein Neutrum ist. Aber irgendwie wieselt er sich so durch. Wahrscheinlich dadurch, dass er ja gepflegtes Äußeres hat und ja, ein bisschen gut irgendwas reden kann, ganze Sätze, aber ja, halt nirgendwo anhängt oder so, indem er keine eigene Meinung hat, also. Und er war eine ganze Zeit lang Vorsitzender von der Landtagsfraktion in Niedersachsen, die es ja nicht mehr gibt, und jetzt ist er Vorsitzender von der Bundestagsfraktion, seitdem Herr Lindner ja ein anderes Amt hat. Aber ja, kriegt man natürlich einiges so mit. Und das Schlimmste, was er sich bisher geleistet hat, war, dass er irgendwann mal einfach so in den Raum gestellt hat, man könnte ja mal 300.000 Leute pro Jahr ins Land holen. Und das wurde ja dann überall gemeldet, als FDP fordert. Das war aber nur irgend sowas, was er mal irgendwie so in den Raum gestellt hat. Aber ja, Social Media Abteilung vom FDP ist auf jeden Fall hip und fresh. Und das hören wir uns jetzt hier an. Willkommen im Bundestag, wo der Real Tea stattfindet. Hier machen wir die Politik und das nicht auf Low-Key, sondern Full Power. Hier wird delivered. Da sitzen alle Abgeordneten, quasi die Squad Goals der Politik. Slay. Das hier ist die Regierung. Das sind quasi die OGs, die versuchen, die Vibes stabil zu halten. Position? Mad, weil sie niemals ihre Energy dopen können. Hier ist euer Boy, OG Christian Lindner, no cap. Pop-Off King. Seine Reden? Purer Slay. Am Pult liefert er lit up. Jeder Antrag on point. He understood the assignment. Und wenn er redet? Immaculated Vibes. Seine Anzüge? Drippy AF. Chef's Kiss. Und hier, Leute, der Spot, wenn du richtig hangry bist. Die Bockwurst hier, die hittet anders. Just me. Nach einem langen Tag ist das der Gamechanger. Spaß beiseite. Am Ende geht's hier um die Zukunft. Wir entscheiden über Stuff, der für euch, no cap, mega wichtig ist. Leute, der Bundestag hat Vibes. Man muss sie nur fühlen. Peace out. Ja, dann nimmst du mir ein. Ne? Alter, was habe ich gerade gesehen? Also ich habe gedacht, ich bin nicht, vielleicht werde ich jetzt älter oder so, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Ne? Ja, ist ja auch, wenn Gen Z hier die, das fing das ja an hier. Achso, ja. Wie verzweifelt muss diese Partei sein? Das Skript. Wir haben einfach sehr viele Gen Z-Mitarbeiter da, das ist das Problem. Ist ja nur ein Spaß, was? Ist ja alles nur ein Spaß, ne? Wie verzweifelt muss diese Partei sein, sagt der Julio Siri, und ich bin geneigt, dem zuzustimmen. Ich bin dem nicht geneigt, dem zuzustimmen, weil es ist keine Verzweiflung, das ist einfach nur, ey, ich habe eine voll die coole, lustige Idee, lass doch das und das machen. Mhm. Ihr habt eure 2% verdient. Alter Schwede. Ich habe ja viel Peinliches gut gesehen. Auf jeden Fall. Man hätte auch mal die Jungen noch vorlassen können, aber der Dürr macht es gleich selber, ne? Schon krass. Er hätte noch so eine Schirmmütze verkehrt rum aufsetzen sollen. Ja, aber das ist doch nicht Gen Z. Ja. Das ist wahrscheinlich seine Jugend schon gewesen. Aber ich glaube, der ist. Weißt du, was machen die Leute? Tragen die ihre Taschen nach außen oder was? Ja, genau. Was haben die denn für einen Style? Was macht der Zeit denn deren Style so aus? Ich sehe immer nur Jogginghosen. Er hätte da in eine Jogginghose kommen sollen. Ja, harter Shit. Wie Incels mich entmenschlichen. Nee, andersrum. Wie mich Incels entmenschlichen. Sag ich das selber, aber ja. Ein weiterer Baustein in meinem Beweisgebäude, dass Leute mit Bindestrich-Vornamen einfach nichts schreiben sollen. Das nicht eher Nachnamen, die halt nicht so schlimm sind. Aber das ist hier wahrscheinlich weit von entfernt von dem Doppelstrich-Nachnamen. Nämlich Incels im Menschlichen, ja. Du hast es wahrscheinlich auch geprüft, ne, dass es Incels sind und so. Das ist nicht einfach nur ein anderes Wort für Männer, die nicht meiner Meinung sind und meine Ideologie nicht fördern wollen. Der Begriff Incels, oder? Incels hassen Frauen im Internet. Dabei sind nicht die Frauen das Problem, sondern sie selbst. Männer müssen endlich lernen, an sich zu arbeiten. Das ist so lächerlich. Aber ich denke, alle Leute sind gleich viel wert. Also, was soll das hier? Wenn man so viel im Internet unterwegs ist wie ich, dann kann man einen Trend beobachten. Da hast du das Problem. Da hast du das erste Problem. Von dem man sich wünschen würde, dass es ihn nicht gäbe. Immer mehr Incels denken sich immer neue Begriffe aus, um Frauen herabzuführen. Projektion, Projektion, Projektion. Dein Name ist Theresa Luise. Oh. Und dann wird ein bisschen erzählt, was Insights sind, also unfreiwilliges Zölibat, bla bla bla. Das frustriert sie sehr. Auch weil ihnen in popkulturellen Narrativen und von der Gesellschaft suggeriert wird, sie hätten eine Art Anspruch auf Frauen. Ganz bestimmt. Also wer kennt die nicht schon, ja, die Kinderserien, ja, in denen die Männer einfach sagen, leg dich hin, ich habe jetzt Lust. Ja, und dann macht die das auch. Ne? Egal, weil du bist ja ein Mann. Und wenn du das als Kind schon 100 Mal im Jahr in irgendwelchen Kinderserien siehst, dann natürlich. Ne? Ja, dass Männer irgendwas dürfen, das ist ja gerade heutzutage in der Gesellschaft, ne, ist ja überhaupt nicht Feminismus überall aus sämtlichen Rohren. Ja. Ihre Schlussfolgerung aus der sich offenbar ständig wiederholenden Ablehnung ist für diese Art Männer nicht, dass sie etwas an sich selbst ändern müssen. Lieber fangen sie an, Frauen zu hassen. Was dabei rauskommt, wenn sich Traurigkeit, angestaute Hormone und Frust zu einem explosiven Cocktail vermischen, aber ich darf keine Witze über Frauen machen, die bei Periode schlecht drauf sind. Ne? Das ist euer Vorrecht. Liebe alles auf Tara, Hormone und irgendwas. Liebe Tara Luise, wie würdest du denn davon erfahren, von den Leuten, die sich nicht bei dir melden? Wie würdest du denn von denen überhaupt erfahren? Ach, die gibt's dann auch gar nicht, wenn sie nicht 3 Millimeter von deiner Nasenspitze sich abspielen, weil das ist ja dein ganzer Erkenntnishorizont, ja. Es werden Theorien erschwurbelt, die irgendwie erklären sollen, wieso Frauen immer andere Männer wählen und nicht sie. Cute TikTok-Videos von Frauen, die sagen, also unter 100.000 braucht er mir gar nicht kommen. Oh, der hat ein Android-Phone. Ick. Ja, das ist natürlich, ja, hat damit nichts zu tun, ne? Und Frauen wird auch nicht in Popkultur vorgegaukelt, dass es für jede Frau einen gibt, der halt auch Geldbeutel hat und alles so ist wie, das ist gar kein, so romantische Bücher oder so, die extra für Frauen genau diese Geschichten erzählen, die gibt's, verdammt. Wer sich durch diese Forenbeiträge klickt, bleibt ernüchtert und erschüttert zurück. Frauen werden auch nicht mehr einfach Frauen genannt, sondern Femoid. Das ist eine Wortneuschöpfung aus Female und Humanoid. Feud ist die Kurzform davon. Die Strategie der Dehumanisierung dahinter ist einfach und nicht neu. Wenn man das Gegenüber entmenschlicht, ist es einfacher, die Person zu beleidigen, ist es einfacher, sich Ablehnung zu erklären, ist es einfacher, negative Gefühle auszuhalten. Ja, aber wenn du diese Leute alle Incels nennst, ne? Das ist aber überhaupt nicht entmenschlichend. Incel ist die Kurzform davon. Die Strategie der Dehumanisierung dahinter ist einfach und nicht neu und so weiter und so fort. Ja, naja. Auch der sogenannte Red Pill Mythos ist einer, der sich hartnäckig hält. Er findet seinen Ursprung im Film Matrix, in dem der Protagonist sich entscheiden muss, ob er die rote Pille nimmt, um endlich die Wahrheit zu erfahren, oder die blaue Pille, um die Lüge weiterzuleben. Die ganze Wahrheit heißt in diesem Fall, dass Frauen eigentlich schon lange die Welt regieren und Männer versklavt wurden, um Frauen, Femoiden zu dienen. Also ich kenne eine ganze Menge Männer, wo ich den Eindruck habe, dass die in ihrer Ehe auf jeden Fall die sind, die am Ende nicht entscheiden, wo es lang geht. Aber was weiß ich schon. Obwohl über Familien und Leben weiß ich wahrscheinlich mehr als Tara Luise. Gleichzeitig werden Frauen immer unabhängiger, eigenständiger und brauchen keinen Mann mehr, um ein erfülltes Leben zu führen. Ja, aber Männer dürfen das nicht. Ne? Die sind dann gleich Incels und die sind alle da in dem Forum und verabreden sich, um neue Wörter zu erfinden. Männer fühlen sich demnach nach und nach deplatziert und reagieren immer öfter mit Wut, statt sich weiterzuentwickeln. Ja, warum entwickelst du dich nicht weiter zu einem irgendwie 1,90 Typen mit breitem Kreuz und einem dicken Portemonnaie? Warum machst du das nicht einfach, Sören, Bernd, Peter? Hm? Die Frage, wieso will mich keine Frau, wird zum Leitmotiv und nicht von einem, wie kann mich eine Frau wollen und was muss ich dafür tun, abgelöst. Misogynie und Gewalttaten steigen stetig. Das haben natürlich auch viele Regierungen erkannt. Immerhin gab es in Deutschland im März diesen Jahres Razzien bei frauenfeindlichen Online-Hetzern. Weil wir ja nicht die Macht haben, ne? Deswegen haben es die Regierungen alle erkannt. Das Vereinigte Königreich, eine Bastion der Menschenrechte in den letzten Monaten, ging noch weiter. Frauenhass ist dort inzwischen als eigene Form des Extremismus anerkannt. Die Frage ist jetzt nur, wann ist Deutschland soweit? Und was kann man in der Gesellschaft dafür tun, um Männern endlich beizubringen, dass wir sie ja gar nicht wollen, sondern einfach nur nicht das seit jeher propagierte Bild vom emotionslosen, starken, schweigsamen Mann. Und ganz genau bestimmt. Den wollt ihr am Ende dann doch haben. Ganz bestimmt. Deswegen haben wir auch den genau Problem, den weil die alle so stoisch und schweigsam sind. Deswegen haben die das Problem. Ja. Und kräftig, körperlich kräftigen und oh ja, Gott. Und du kannst davon ausgehen, du kannst davon ausgehen, Tara Luise, dass diese Leute, die sich da am meisten aufregen, genau diejenigen sind, die mal so blöd waren, euch eure Scheiße abzukaufen. Das ist nämlich der Grund, warum die so verbittert sind, würde ich jetzt mal behaupten. Und da habe ich genauso viel Belege für wie du, wie für deinen Scheiß. Ja, sie ist, also die Dame ist Kulturwissenschaftlerin, hat Bücher über Männer und Frauen veröffentlicht, ist Content-Kreatorin mit 6-stelliger Followerzahl auf Instagram und TikTok. Ja, und Anne Lars lang beim ÖRR, die war schon bei 13 Fragen. Wahnsinnig. Anderen Formaten. Experten. Wie war das mit den Experten, die Sachen einordnen? Mhm. Demokratieabgabe und so. Mhm. Ich mich jetzt anekeln, wolltest du beschreiben. Hast du aber gedacht, ist besser zu sagen, entmenschlichen. Aber was ich richtig krass finde, das enthüllt der nächste Artikel zu dem Thema, den wir noch haben, nämlich eine der Zentralforderungen der Incels, die mir bisher nicht bekannt war, nämlich ginge es nach einer wachsenden Minderheit, wäre nicht einvernehmlicher Sex ein Grundrecht. Okay, ausgerechnet bei der Welt. Ich weiß jetzt fucking nicht, wo auf der Welt das sein soll. Ja, wahrscheinlich hat man da irgendwie... Wann war Rouge wie? Auch schon vor 10 Jahren oder so fast, ne, mit diesem satirischen Artikel. Und sie eröffnet mal wieder mit Neapel 1974, ich kann es langsam nicht mehr hören, nämlich es geht um diese Performance von Frau Abramovic, die sich damals hingestellt hat und dann gesagt hat, die Menschen können jetzt mit mir machen, was sie wollen, irgendwie für 24 Stunden und dann hat jemand ihr eine Knarre an den Kopf gehalten, hat sie in den Hals geschnitten und das Blut getrunken. Dann hat sie jemand hingesetzt mit gespreizten Beinen und einem Messer zwischen den Beinen. Und das ist natürlich alles ganz Hammer und alles Menschenhass. Und Yoko Ono kommt auch noch drin vor und überhaupt und sowieso. Die ist ja auch, wird ja auch immer fertig gemacht, weil sie angeblich die Beatles kaputt gemacht hat. Und überhaupt und sowieso die armen Frauen. Das dauert schon mal 3 Absätze lang. Ich erspar's euch. Im Internet haben Menschen die Möglichkeit, sich zu solidarisieren und vernetzen. Dort können sie, siehe MeToo und Arabischer Frühling. Ja, das sind Sachen, die uns echt weitergebracht haben. Alle perfekt und über jeden Zweifel haben. Revolutionen entstehen. Leider ist es aber auch ein Nährboden für Gewalt aller Art. Oft trifft es Frauen. Den Vereinten Nationen zufolge sind 73, den glaube ich übrigens überhaupt nichts mehr, Eva. Aber gut. Sind 73% von ihnen mit Hass im Netz konfrontiert. Eine ist die US-Autorin Olivia Lang, deren Suche nach zwischenmenschlichem Kontakt in einem Online-Forum grauenhafte Züge annimmt. 2 postete ich eine Anzeige bei Craigslist, die erste geschrieben noch während meiner Zeit in Brooklyn Heights, war äußerst spezifisch und zog hauptsächlich zornige Männer an oder Männer, die dann sehr schnell zornig wurden. Blöde, verreck doch, du Schimpfse, du wirst doch darum betteln, zu werden, lautete eine Antwort. Eine E-Mail, die sich anfühlte wie ein Faustschlag auf den Solarplexus. Eine kleine misogyne Explosion in einem viel größeren Krieg gegen Frauen, der im Netz ausgetragen wird. Ich schrieb nicht zurück. Ich war eben auf Dating-Plattformen, ja. Und das hat dann was mit der realen Welt zu tun? Einfach. Dabei müssen nicht nur einsame Frauen mit solchen verbalen Auslöschungsfantasien rechnen. Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass praktisch jede, die sich öffentlich zu etwas äußert, mit verletzenden Kommentaren und privaten Hassnachrichten bedacht wird. Oft sind die Inhalte sexueller Natur. Je nachdem, wie attraktiv die Sprecherin eingeschätzt wird, geht es darum, dass sie nicht gefühlt wird, sondern oder gegen ihren Willen. Unnötig zu erwähnen, dass die Deutungshoheit beim Absender liegt. Frauen bekommen Dickpics, also Penisfotos geschickt oder werden mit Hilfe von Deepfakes in Pornos hineinmontiert. Eine weitere Eskalationsstufe sind Morddrohungen oder präzise Beschreibungen von Folter. Grünen-Politikerin Claudia Roth wurde als Drecks bezeichnet und mit Vergewaltigung bedroht. Die Virologin Melanie Brinkmann soll einer Online-Stimme zufolge als Hexe auf dem Streiterhaufen verbrannt werden. Alle andere werden Opfer von Doxing, der unfreiwilligen Veröffentlichung sensibler persönlicher Daten wie Fotos und Chatverläufe. All das sind keine Einzelfälle, sondern globaler Alltag. Globaler Alltag ist das jeden Tag. Ja, klar. Werden die Leute nur zugeballert damit. Nur damit. Was anderes passiert gar nicht mehr. Ja, was mit Renate Künast da, ne? Nachdem irgendwie dieses angebliche Zitat von ihr, wonach ne, mit Kindern und so, da hat man sie dann so genannt. Ja, aber das lasst ihr natürlich immer schön weg oder habt es nie gehört, dass das irgendwie damit was zu tun hatte. Und deswegen ist es halt einfach nur Frauenfeindlichkeit. Was ist die Motivation der Trolle, die solche Netzaggressoren verniedlicht genannt werden, eigene Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren, sexuelle Fantasien wenigstens gedanklich auszuleben, aber vor allem Frauen zum Schweigen zu bringen? Natürlich. Fast jede zweite Frau zwischen 18 und 34 gibt an, sich im Internet mit Meinungsäußerungen zurückzuhalten. Männer haben wir gar nicht erst gefragt, weil ist ja eh egal. Jetzt gibt es ein Zitat aus einem Buch von Rebecca Solnit. Weiblichkeit in der brutalstmöglichen herkömmlichen Form ist ein einziges unaufhörliches Verschwinden und zum Schweigen gebracht werden, um mehr Raum für Männer zu schaffen. Raum, in dem allein die Existenz als Frau, als Aggression und ihre Nicht-Existenz als höfliches Entgegenkommen begriffen wird. Ey Welt, warum publiziert ihr so einen Schund? Das ist echt nicht mehr normal. Wie viele von uns oder wie haben die jetzt hier so doppelgängermäßig das Layout geklaut? Wie viele von uns trauen sich nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr allein auf die Straße oder nur mit einem Schlüsselbund oder Pfefferspray in der Hand? Wie viele gehen mit der Stimme eines Freundes oder Partnerin oder der Partnerin am Ohr bis zur Bushaltestelle oder simulieren solche Anrufe? Wie oft wechseln wir die Straßenseite, gehen Umwege oder bleiben gleich ganz zu Hause in vorauseilender Angst vor einer Welt, die uns nicht schützen kann? Und das finde ich auch wieder perfide. Das sind natürlich alle Männer, ne? Die Männer sind das, nicht irgendwie eine gewisse Menge Männer oder so. Wegen denen man zu Hause bleibt und nicht mehr rausgeht, weil, ja, weiß nicht, in meiner Jugend war das nicht ja, so. Ja, erstens das und zweitens ist es auch irrationale Angst. Also du kannst es den Leuten halt nicht ausreden, das wird es immer geben. Wenn, ja, also diese Angst wird halt immer da sein, wenn den Leuten vollkommen egal, ob die jetzt begründet ist oder nicht. Das ist überhaupt gar kein Argument. Na, also wird ja wieder so getan, als könnte man das auch irgendwie verändern, die Gesellschaft verändern oder so, dass die Frauen keine Angst mehr haben, die werden immer Angst haben. Also, es liegt halt irgendwie in der Natur der Dinge. Fremde Menschen können dir halt was tun. Die tun allen möglichen Leuten was, tun auch Männern was. Und Männer haben sicherlich auch oft genug Angst, irgendwo lang zu gehen oder so. Aber hier wird es wieder so getan, als könnte man das ja auch irgendwie, es ist ja nur die Gesellschaft, die so schlimm ist und man es einfach mal verändern und dann haben die Leute auch keine Angst mehr. Es wäre doch gut, wenn die auch mal keine Angst hätten. Grundrecht und so, keine Angst zu haben. Ist doch scheiße, wenn die keine Angst haben oder bla bla bla, hier irgendwie am besten noch wieder irgendwie sagen, ja, wirtschaftlich geht uns so viel verloren, weil Frauen so viel Angst haben und bla bla. Also Scheinargumente. Ginge es nach einer wachsenden Minderheit, wäre nicht einvernehmlicher Sex ein Grundrecht. Im SWR-Feature Der autoritäre Mann, Doku über Frauenhass im Netz, entwirft ein 25-jähriger Philosophiestudent das Bild einer Gesellschaft, in der Frauen sexuell zu Diensten sein müssen, im Zweifelsfall durch Hypnose, Schlafindoktrination, Konditionierung oder Geldstrafen, wenn sie nicht den Verkehr vollziehen. Der Sprecher bezeichnet sich nicht nur als linkskonservativ, sondern auch als Incel, eine Abkürzung für Involuntary Celibate, zu Deutsch unfreiwillig zölibatär Lebender. Der Sprecher, mit anderen Worten, eine ausgedachte Person, oder wie? Nee, dieser 25-jährige Philosophiestudent. Der eine ist die wachsende Minderheit. Der eine Typ. Der eine fucking Typ ist eine wachsende Minderheit. weiß nicht, was ihm wächst, ich hoffe, es ist gutartig. Ich glaube, das müssen wir uns mal angucken. Also, immer wieder auffällig, dass das... Das klingt nach einem Witzen cringe. Dass Frauen diese Artikel schreiben, finde ich. Wenn Männer über Frauen solche Artikel schreiben würden, würde das ein ganz anderes Echo hervorrufen. Ne? Ja, und außerdem dieses Frauenbild, das ist ein marxistisches Frauenbild. Da sind die ja der Meinung, dass es sowas wie Beziehungen nicht geben sollte und die Frauen quasi allen Männern zur Verfügung stehen sollten. Ja, okay, schon auch wieder, ja. Ja, weil das halt kollektiv dann ist und so. Aber der erleuchtete marxistische Mann, der unterdrückt die Frauen dann natürlich nicht. Sondern das ist dann genauso wie eine Familie. Aber alle sind halt eine große Familie, weißt du? Und deswegen... Gemeint sind Männer, die sich als Opfer des Feminismus betrachten und das Gefühl haben, auf dem Datingmarkt leer auszugehen. Gleichzeitig halten sie sexuelle Befriedigung für ihr Grundrecht. Viele befürworten zumindest in der Theorie gewaltvolle Maßnahmen zur Erreichung desselben. Was klingt wie ein richtig schlechter Film, ist ein von den USA ausgehendes, auch hierzulande erstarkendes Phänomen, dem nicht nur die universitäre Elite, sondern auch AfD-Politiker etwas abgewinnen können. Im Incel-Kosmos sind Frauen Löcher oder Toiletten, entmenschlicht und zu bloßen Sexpuppen degradiert. Jo, ist klar. Ja, dann zeig mal deine Zahlen für das steigende Phänomen und die universitäre Elite, die absolut das fördert. Und ich wette halt auch für jeden Incel, wo du, der so eine Scheiße redest, findest du Leute, irgendwie 50 weitere, die einfach unter ihrem Status leiden. Ist das Männerstudien oder wie, die da betrieben werden von. Der konnte man die Trolle nicht von den Incels auseinanderhalten, ne? Unterscheiden. Okay, dann geht es halt um die Amokläufe. 2014 erschoss ein 22-Jähriger in den USA, 6 Menschen, verletzte 14 weitere. Ja, genau. Liste mal auf, wie viele davon Frauen waren, von den Menschen. Lass mich diese Wenn ich euch nicht haben kann, Mädels, dann zerstöre ich euch, war seine letzte Worte. Und dann kommt Breivik. Genau genommen sind die Angehörigen der Manosphäre. Das finde ich auch geil, ne? Komm, wir kommen von Mördern. Um krassen Incels und irgendeinem Scheiß, da kommen wir zur Manosphäre. Ja, ist einfach so in einem Satz. Das muss eigentlich auch Köfferchen packen. Das muss alles dabei sein. Elliot Rodger muss rein, das Köfferchen. Breivik muss rein, das Köfferchen. Irgendwelche Männerrechtler müssen rein, das Köfferchen. Aus Australien, der vielleicht auch noch ein bisschen oder so. Genau genommen sind die Angehörigen der Manosphäre, wie das antifeministische Netzwerk genannt wird, total schwach. Sie fühlen sich ungeliebt, in ihrem Stolz gekränkt und auf dem gesellschaftlichen Abstellgleis. An allem ist der Feminismus schuld, der aus wenigem Fickmaterial eigensinnige Emanzen gemacht hat. Anstatt ihr Verhalten an die Bedürfnisse jener anzupassen, die sie erobern wollen, denn insgeheim sehen sich viele Incels nach einer ernsten Beziehung, reagieren sie wie kleine Jungs, denen man ihr Spielzeug wegnimmt, mit dem Unterschied, dass Jungs nicht mit dem Maschinengewehr rumballern oder Autos in Menschenmengen rasen, wie jener Kanadier, der vor seiner Tat verkündete, die Incel-Rebellion hat begonnen. Ja, er ist auch ins Köfferchen reingepackt. In dem Artikel gibt es ein großformatiges Bild eines Buchcovers von Eva Bieringer. Das Buch wird hier unten auch nochmal, wird dann klar, wenn man den Artikel gelesen hat, dass es sich um einen Vorabdruck aus Frau Bieringers Buch handelt. Ich gehe hier hoffentlich, ich weiß nicht, also müsst ja eigentlich, es ist Meinung, steht oben drüber. Ich würde sagen, es ist Werbung, aber die Welt wird schon wissen, was sie da macht. Ihr erstes Buch erschien 2022, Unabhängig, in dem sie über ihre Alkoholabhängigkeit schreibt, die Therapie und über ihre Entscheidung, ihren seit dem 12. Lebensjahr praktizierten Alkoholkonsum einzustellen. Bisschen spät offenbar, wenn ich den Text hier so lese. Ja, ist nicht so der Bringer, Hobbyringer. Was macht das denn nicht? Politischer Lesbianismus, kennt er noch? Hat der Frau Schwarze auch mal für plädiert. Also, dass man quasi, obwohl man. Schon nicht, länger her, ne? Obwohl man nicht lesbisch ist, dass man trotzdem den Männern halt abschwört, weil die ja eh alles Schweine sind. Und hier gibt es eine Dame, die wohl auf Englisch redet und meint, mit irgendwelchen Männern zusammenzuleben, sie zu heiraten. ist nicht aus, wie heißt es, inevitable, nicht unumgänglich. Unausweichlich. Ja, nicht unausweichlich. Es gibt andere Optionen und plädiert halt für diesen politischen Lesbianismus und ja, die Wienerin von sozialistische Wienerin Donna sagt ja, das ist eine Fringe-Bewegung und sich drum rumdrücken und meint dann, wenn jetzt alle Frauen sich von den Männern wegziehen, glaubt ihr doch nicht, dass die Männer das einfach so akzeptieren, friedlich. Und so nach dem Motto, wenn wir Verstrahlten uns von den Männern fernhalten, dann werden die das doch nicht einfach so akzeptieren. Und ich auch wieder so denke, alter Schwede, ey. Und vor allen Dingen die ganzen Leute, die das alles akzeptieren und sich sagen, ja, you do you, hol dir ruhig deine scheiß Katze und lass mich in Ruhe. Von denen werdet ihr doch sowieso niemals etwas mitbekommen. Donner, Konsorten, also. Oh. Also Options are generally bitter. Sie werden es doch nicht einfach akzeptieren, friedlich. Nie Lysistrata gelesen, offensichtlich. Ja, ja. Und Internalized Misogyny ist ja auch so ein Begriff, den ich vor 10 Jahren das erste Mal gehört habe. Und es gibt den immer noch. Jetzt auch in Deutschland POV als Girl frauenfeindlich sein. Mädelsabende. Weist uns darauf hin. Ist, wenn man so Dinge sagt wie, ich bin nicht wie andere Girls. Das ist frauenfeindlich sein. Die hat ja, das ist wieder so ein Schritt. Das ist wieder so ein Schritt zur Tomboy-Eradication, der ich nur ablehnend gegenüberstehen kann. Absolut. Ich bin nicht wie andere Girls. Ja. Die hat es aber nötig mit dem Outfit. Ja, wohl eigentlich ist es ja schon auch irgendwie wieder stringente Logik, weil bei anderen Sachen sagen die Frauen, wenn jetzt jemand etwas zu ihnen sagt als Person, dann ist das ja auch Frauenhass in der Gesellschaft. Und insofern ist natürlich, die hat es nötig mit dem Outfit auch Frauenhass. Ne? Also schon irgendwo wieder stringent. Die hat sich nur hochgeschlafen. Nun, es ist ja nicht so, dass dieses Phänomen nicht existiert. Wie viele Alte hatte der Lugner am Ende geehelicht, bevor er in die Kiste gesprungen ist? Wer? Die sind alle irgendwie... Der Mörtel aus Wien, der hat 8 Ehefrauen oder ich weiß es nicht. Aber die haben alle immer einen Job bei ihm gekriegt. Okay. Wenn er sie geheiratet hat. Und die waren immer jung und hübsch und er war halt schon irgendwie eine Mumie. Natürlich passiert sowas. Anna aber Nicole Smith. Internalisierte Männerfeindlichkeit, wenn du den Mann eine Mumie nennst. Ich hänge lieber mit Männern ab, die sind nicht so anstrengend. Ja, das ist die schlimmste Frauenfeindlichkeit wahrscheinlich. Darum judgen wir Girls uns gegenseitig, erfährt man in der nächsten Seite, die wir aber nicht jetzt sehen. Darum judgen wir Girls uns gegenseitig, das ist so dumm. Das ist so unsagbar dumm. Darum machen wir das, die wissen das. Alter. Einfach komplett ignoriert, wie Frauen sind. Also das wusste ich jetzt eigentlich auch schon gerne wieder, warum die meinen, warum die uns judgen. Meine Vermutung ist, weil wir den Männern gefallen wollen. Was ist das? Instagram? Nee, Twitter? Nee. Das Mädelsabendzeug ist Instagram, ja. Oder? Ja, ich guck mal, ob ich das schnell finde. Ich hab kein Instagram. Ja, das kann man, glaube ich, auch ohne... Ja, aber dann, nee, das lässt sich immer nur die erste Kachel sehen, sobald du die zweite sehen willst, nervt's rum. Ja, aber vielleicht ist es dann noch relativ frisch, ich schau mal. Aber meine Vermutung ist halt, wie gesagt, dass sie sagen, ja, ist noch frisch, gibt's gleich. Dass sie irgendwie behaupten, dass das die Schuld von... Weil die Frauen den Männern gefallen wollen und weil die Männer ja auch Frauen hassen, ne? Muss man die dann auch selber hassen, damit die Männer einen mögen. Das ist meine Vermutung, aber schauen wir mal, Optionale Cookies ablehnen. Ich will mich nicht anmelden. So. Jede dritte Frau hat Vorurteile. Vorurteile. Vorurteile. Die kennt einfach keine Frauen, weißt du? Hiermit ganz zusammenhängen. Phänomen. Lateral Violence. Seitliche Gewalt. Beschreibt das Phänomen, bei dem Menschen, die diskriminiert werden, dieselbe Diskriminierung unbewusst bei anderen anwenden. Hab ich's gewusst? Ja, also die Männer sind schuld. Stecken die Frauen an mit Frauenhass. Ja, ist verständlich. Aber es gibt viele Girls, die andere Frauen supporten. Daher kommt's. Mögliche Gründe. Mit zweierlei Maß messen wird schon kleinen Mädchen beigebracht. Zum Beispiel kreischende Frauen gleich lächerlich. Gröhlende Männer gleich leidenschaftlich. Ey, wer mag denn Männer, die rumgrölen? Wer zum Fick mag Männer, die rumgrölen? Und geh doch mal ins Fußballstadion, die brüllen alle gleich, wenn ein Tor fällt. Frauen wie Männer. Was soll der Unsinn? Versuch von Selbstaufwertung durch die Abwertung anderer Frauen. Ja gut, das mag sein, ja. Zum Beispiel, wenn man Frauen vorwirft, sie hätten Misogynie internalisiert, ist das vielleicht auch ein Versuch von Selbstaufwertung durch Abwertung anderer Frauen? Ja, ich meine, aber es ist doch auch ein Versuch, einen Vorteil zu erringen. All das, was sie da sagen, ist der Versuch, für sich einen Vorteil zu erringen oder sich selber besser hinzustellen. Wenn ich sage, oh, wie läuft denn die rum? Sage ich ja, guck mal, ich würde nie so rumlaufen. Ne? Ja, guck mich an. Ja? Ich meine, haben da vielleicht auch ganz andere Prozesse noch was mit zu tun. Ne? Dass man sich vielleicht gegenseitig irgendwie ausstechen wird. Ja, nee, es wird Frauenhass sein, ich bin ganz sicher. Ja, intersexuelle, wie heißt das? Intrasexuelle Konkurrenz. Konkurrenz, ja, das fällt dir ja sowieso nicht ein, weil das würde ja wieder bedeuten, dass es sowas wie Geschlechter gibt oder so. Also jetzt lernen wir hier noch, was wir uns versprochen, how to andere Frauen mehr supporten. Ja. Erstens, erkennen, dass krasse Skepsis und Sätze wie ich bin anders als andere Frauen, Frauenfeindlichkeit befeuert. Warum? Angeblich. Wenn eine Frau das zu mir sagt, inwieweit befeuert die Frauenhass oder Frauenfeindlichkeit, dass ich dann sage, okay, die hat gesagt, sie ist anders, dann sind die anderen aber ganz schön scheiße oder was? Ja, scheinbar. Oh Mann, Blank Slate 13. Glaubenssätze hinterfragen. Wieso bin ich kritisch? Wieso bin ich kritisch? Woher wegen kommt meine Theorie, Ablehnung? Wegen Marcuse und Adorno. Wegen Frankfurt und der Schule. Wie geil. Ja, fragt euch das mal ein bisschen öfter. Würde ich euch auch empfehlen. Willst du nicht so naiv rüberkommen wie der Typ vorhin war mit seiner komischen Regenbogenjacke da? Vielleicht auch deswegen. Wieso bin ich kritisch? Woher kommt meine Ablehnung? Ja, woher kommt meine Ablehnung von vollkommen normalen Menschen, die ich aber irgendwie ausschließe, weil ich irgendwie in eine Utopie will, wo sich die Leute alle anders verhalten? Super geil. Mein Highlight für heute auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch, ich meine, ich bin einfach jedes Mal, wenn ich das lese, froh, dass ich nicht auf Mädelsabende muss. Wenn es da so abgeht, tun mir die eigentlich nur leid, die Frauen. Drittens, umsetzen. Überlege dir, welche Frauen dich inspirieren. Aber ist es nicht wieder das Gleiche, wenn dich jetzt irgendwelche Frauen inspirieren, die nicht so sind wie die anderen, dann ist ja auch wieder falsch. Das ist schon immer das Gleiche. Ja, oder wenn du sagst, was weiß ich, Uma Thurman finde ich klasse, dann wertet es ja die anderen wieder ab. Ja. Warum findest du nicht auch Rosie O'Donnell klasse? Ja. Mach fremden Girls Komplimente und versuche wohlwollend zu sein. Alter Schwede. Das hätte ich ja nicht gedacht. Man soll fremden Leuten ab und zu ein Kompliment machen und wohlwollend sein. Aber aus welchem Kalender habt ihr das? Ja. Aus welchem Kalender habt ihr das abgeschrieben? Auf gar keinen Fall Männern gegenüber wohlwollend sein, weil das sind ja eher als Arschlöcher, Sexisten, Misogyn, tralala. Aber 17 Quellen dafür. Wenn die euch nicht mögen, dann scheißt ihnen richtig dicken Haufen auf den Kopf. Das wird sie garantiert umstimmen. Ne, also. Ja, perfekt überlegt. Emilia Roig, Freundschaften haben in einer patriarchalen Gesellschaft etwas Subversives. Ich raste aus. Ich raste gleich komplett aus. Gedankengebilde, die musst du erstmal stricken können. Sowas. Geh weg, Emilia. Geh einfach weg. Emilia. Mehr Emilia Clark, weniger Emilia Roig. Weil die finde ich nämlich besser. Das ist nämlich so, dass sich die Leute, ne, wenn die denken sich halt so, sollte ich mir jetzt einen Freund zulegen oder nicht? Und dann überlegen die sich halt, ja, also so gegen die patriarchale Gesellschaft, da wäre das schon subversiv. Sollte ich mich mal anfreunden mit jemandem? Beep, bop, boop. Ja. Also, meine Güte, ey. Also, als hätte die jetzt Freundschaft. Ich meine, ihr seid's doch, die jedes Mal, wenn Frodo und Sam sich freundlich angucken, anfangen, die zu shippen und zu sagen: Oh, die Hobbits sind queer, die Hobbits sind queer, warum poppt ihr nicht, Frodo und Sam? Und jetzt kommt ihr mir hier mit Freundschaft oder was? Habt ihr die jetzt entdeckt oder weil ich habe jetzt gemerkt, man kann sogar miteinander rumhängen und Spaß haben ohne Puppen. Sag Emilia, echt? Krass. Muss ich auch mal ausprobieren. Ja, das sind die Gesprächsthemen auf den Partys in Berlin, denke ich. Gott, oh Gott. Ja, das ist mal wieder so ein Artikel Ostfernsehen hier beim Westfernsehen von Birgit Schmidt, die hier die Frau Roig ziemlich abfeiert oder beziehungsweise darüber spricht, dass andere Leute die ziemlich abfeiern. Freundlicherweise weist sie dann auch darauf hin, dass Frau Roig ziemlich sich in die Nesseln gesetzt hat mit ihren 7. Oktober-Takes. Aber ja, es wird auch direkt relativiert, weil sie ja dann gesagt hat, ich bin ja selbst jüdisch und bla bla und ich will ja nur nicht, dass irgendwelche Zivilisten da irgendwie sterben und so. So wie auf dem Nova-Festival. Ja, und das ist halt Schwurbelei, was sie von sich gibt. Also es ist die übliche Emilia Roig-Schwurbelei, die man kennt. Und sie hat ja schon dieses Buch geschrieben, über dass die Ehe ja angeblich so patriarchal ist und nur den Männern nützt. Was also wirklich ein Take ist, der so utopisch ist. Also Und jetzt, Alter Schwede. Was war das neue Buch, was sie jetzt irgendwie hat? Also da stammt das auch her mit dieser Freundschaftsthese, aber das ist wohl nicht die Hauptthese. Es geht irgendwie um... Laut Roig leben die meisten Paare nicht gleichberechtigt. Glücklich verheiratete Frauen sind sich demnach der strukturell bedingten Benachteiligungen nicht bewusst. Nee. Die sind einfach glücklich verheiratet, die blöden Kühe. Ey, du, dir geht's schlecht. They don't know, dass sie eigentlich kritisch sein müssen. Ja. Oh. Ein Gespräch ist Roig Rehnger konfrontativ und zeigt Verständnis für Frau Weihe. Sie wollen niemandem etwas vorschreiben, sagt sie. Sie zeigen bloß auf, wie Beziehungen in einem System der Ungleichheit. Ja, sie ist einfach eine Kulturmarxistin, genau. Und sie kommt immer wieder auf Unterdrückung zu sprechen und meint einfach, dass dieses System über rumgeschmissen werden soll für irgendeine Utopie. Ich kann mich morgen in einen Mann verlieben. Das hält doch kein Mann aus. Hat wohl schon einer ausgehalten. Die war mal verheiratet, hat ein Kind Alter, und angeblich wurde sie sexuell missbraucht von einem Familienangehörigen und ihre Familie wollte es nicht glauben. Und deswegen ist sie jetzt so drauf, wie sie jetzt drauf ist, steht hier in dem Artikel drin. Je dezentraler die Liebe ist, desto gesünder kann jede einzelne Beziehung sein. Na, hier sind wir bei diesem Ding, was ich vorhin schon meinte, dass die Marxisten halt... Dezentrale Liebe. Ja, das ist dieses Ding, was ich vorhin schon meinte, dass die Marxisten halt meinen, dass ich einfach die ganze Gesellschaft halt miteinander poppen kann und so. Und diesen Romeo, Julia und 30 andere. Ja klar, kann ich mir gut vorstellen. Das ist der DDR auch so. Den FKK-Kult immer gefördert und so. Ja, aber selbst FKK-Kult ist ja nicht, dass man miteinander poppt unbedingt. Ja, stimmt natürlich eigentlich. Ja. Ich meine, die Welt als Swinger-Club. Ja, toll, Frau Roig. Ja, das ist super. Wahnsinn. Super Nummer. Ja. In einem Spiegel-Interview sagte Roig, Deutschland hätte den Juden Bayern als Heimat geben können, statt sie den jüdischen Staat im Nahen Osten gründen zu lassen. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiterlesen, Frau Roig. Warum gehen Sie nicht irgendwo anders hin? Warum nerven Sie eigentlich hier in dem Land so schrecklich rum? Sie haben es sicher woanders auch einfacher, wo nicht so viele alte weiße Männer sind. Alter Schwede. Wenn Gewalt gegen Frauen von Männern aus einem bestimmten Kulturkreis ausgehen würde, wäre sie instrumentalisiert. Na klar. Man muss auch auf die sexualisierte Gewalt an Soldatinnen innerhalb der IDF hinweisen, die es auf jeden Fall gibt. Überall, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, Männer und Frauen, wird es auch Fälle von sexualisierter Gewalt geben. Das ist einfach so. Oder gegenüber palästinensischen Gefangenen. Ganz bestimmt. Haben die Israelis die auch als Schutzschild von einem Tunnel zum nächsten geschleppt und sie erschossen, als sie keinen Nutzen mehr hatten? In israelischen Gefängnissen sind systematisch Frauen vergewaltigt und verstümmelt. Das war Volk. Na sicher. Ist der Bescheid. Das muss man sich halt einreden, um diese Position zu vertreten, die sie halt vertritt. Wir reden die ganze Zeit darüber, wie grausam und barbarisch die Hamas ist. Kaum hier wird erwähnt, wie viele Zivilisten im Krieg umkommen. Wenn nicht die Zahlen. Kinder getötet werden. Wenn man die Zahlen sich so anguckt, sieht das eigentlich aus, als wäre es relativ wenig Kollateralschaden. Für den Krieg. Ja, aber doch nicht die Zahlen von irgendwelchen in Amerika lebenden Aktivisten oder so. Deren Zahlen sind ja viel höher. Also, was soll die glauben? Natürlich gäbe es in Deutschland auch einen arabischen und muslimischen Antisemitismus für gefährlicher. Hält sie aber den Judenhass von rechts, etwa von Politikern der AfD, die über viel mehr politische und wirtschaftliche Macht verfügen als die Jungen aus der Sonnenallee in Neukölln. Ist das widerlich. Weil sie eine Kulturmarxistin ist, deswegen. Ja, natürlich. Muss ja die Theorie. Wir haben zum Spielen und das finde ich überhaupt das Allertollste. Er kann sich direkt mit Björn Höcke zusammentun, mit seiner Religion für alle Deutschen, mit einer beseelten Erde da. Und das ist auch wieder so ein Ding vom Marxismus. Da hat James Lindsay diese Woche erst wieder ein Video drüber veröffentlicht, dass dieses ganze New Age Zeug und so alles Marxismus inspiriert ist oder dass da halt eben auch so vorherrscht und Aktivismus ist Liebe. Jede Bewegung für soziale Gerechtigkeit oder die Umwelt liege die Motivation zugrunde, dass man nämlich jedem und allem mit derselben Empathie begegnen sollte. Lol. Ja, und dann habe ich halt ein Messer im Bauch bei einem von 1000 und dann muss ich halt weiter lächeln und lieben, oder was, Emilia? Oh Gott. Dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, ja, der marxistischen Gesellschaft, wo alle Leute gleich sind. Ja, sie bringen uns Liebe. Oh. Sie schildert tiefe Naturerlebnisse, Offenbarungen werden psychedelischer Trips und ihren Glauben an Astrologie, der ihr zur Selbstakzeptanz verholfen haben. Keine weiteren Fragen, euer Ehr. Dabei hat Roy keine Angst, als Esoterikerin zu gelten. Ja. Ist ja auch eine Marxistin, von daher. Warum nicht? Denn harte Wissenschaft und Metaphysik schließen sich für sie nicht gegenseitig aus. Da kenne ich noch einen, ihr hättet euch gut verstanden. Du und der Axel, ihr wärt ein Paar gewesen. Ja. Leiterin des Center for Intersectional Justice. Ja, wenn da einer was gesagt hat, kann man das ja kritisch hinterfragen. Ist doch klar. Postkolonialismus und bla bla. Und das ist die perfekte Überleitung zu der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die hier einen Talk Postkolonialismus und Antisemitismus gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, okay, was wird das wohl wieder für ein Ausfall werden? Und dann habe ich es mir angeschaut und es ist kein Ausfall geworden, sondern es ist ein sehr gutes Video geworden. Also die haben ja so einen freien Dozenten irgendwie. Das ist dieser Herr hier. Ah, wo ist er? Da ist er. Hier, Dr. Ingo Elbe. Und der referiert halt über diesen ganzen Postkolonialismus, wo der herkommt, diese Denker, die das da geprägt haben. Ganz viele von denen haben wir ja auch schon behandelt und auch mit dieser Verknüpfung, die alle haben zum Neomarxismus, wie er es nennt. Wir würden sagen Kulturmarxismus. Und dass das ja ganz stark geprägt hat, vor allen Dingen mit diesem Edward Said und seiner Vorstellung von dem Orientalismus, wo er dann also behauptet, dass der Westen den Orient nur erfunden hat und dass alles nur ja, so eine Konstruktion halt ist und so ein Anders, was man dazu irgendwie baut, um sich selber irgendwie zu definieren und so. Na, das war ja dieser Typ und wir hatten ja auch schon mal dieses Video von ein paar Jahrzehnten mit Verknüpfung auch nach Deutschland und so, wo dieser Typ da auch drin auftritt und wo es ja auch eigentlich um Antonio Gramsci ging, den guten alten Kulturmarxisten. Und was ich hier auch sehr interessant fand, also ich habe hier sogar noch Sachen gelernt, obwohl da natürlich auch viel mit bei war, was ich schon wusste, was halt eben natürlich auch dafür spricht, dass dieser Herr Elbe hier wirklich dieses Thema sehr gut versteht. Und was ich zum Beispiel noch nicht so richtig verstanden hatte, war Judith Butler und wie die da in diese ganzen Thematik halt reinfällt mit dieser Gender-Theorie. Und das erklärt ihr halt eben so, dass diese Leute also glauben, und das ist wahrscheinlich auch diese Deborah Feldman, die da aus dieser Ecke kommt, dass die Juden halt nicht in Israel sein sollen. Also irgendwelche Juden, die diesen Zionismus ablehnen, aus diesem postkolonialen Denken her, sind halt der Meinung, dass die Juden irgendwie perfekt dafür geeignet sind, halt auch um so einen marxistischen neuen Menschen irgendwie zu schaffen. Und das geht aber nur, wenn die sich halt nicht irgendwo niederlassen und dann da irgendwie jüdisch sind, sondern die müssen das halt alles dekonstruieren und sich halt über die ganze Welt verteilen und alles dekonstruierende jüdisch sein quasi auf links drehen und ja, damit dann halt auch wieder so einen dialektischen Prozess, obwohl er das jetzt hier nicht so nennt, der Elber, aber ich halte das für einen dialektischen Prozess anstoßen, um halt eben aus diesem Etwas dann halt wieder so eine neue Utopie irgendwie zu schaffen. Und mit dieser Gender-Theorie hat das halt die Überschneidung, dass die Butler halt eben auch behauptet, dass dieses Israel patriarchal ist und dieses sich quasi dahin begeben, wo man herkommt und also die Juden herstammen und sich dann wirklich auf diese jüdische Identität auch zu beziehen, das wäre quasi patriarchal und das muss man dann halt eben, wenn man die Geschlechter und das Jüdischsein und alles auf den Kopf dreht und dekonstruiert, dann ja, führt das halt in die Utopie und deswegen ist Israel halt eben böse kolonial und rückwärtsgewandt und patriarchal und männlich und bla und deswegen finden die das halt blöd. Und die anderen Sachen sind halt dann Befreiung. Ist Judentum nicht matrilineal? Also du bist Jude, wenn du eine jüdische Mutter hast? Ja, es ist Schwurbelei halt. Ja. Die können das doch sich so zurechtschwurbeln, wie sie wollen. Das wäre eigentlich eine gute Anmerkung eben gewesen, weil soweit ich das verstanden habe, war Frau Reuk hatte eine schwarze Mutter. Also da würde das eigentlich auch nicht passen, dass sie sich darauf beruft, aber ja, ich meine, das ist ja aus meiner Sicht auch ziemlicher Blödsinn, dass man da irgendwie so Linien irgendwie aufbaut und so, aber gut. Müssen wir auch immer schön Cousine heiraten, damit alles in Familie bleibt. Ja, also diese Geschichte hier war wirklich sehr informativ und da ist alles dabei und auch hier der Name Cornel West ist wieder gefallen, das war ja, habe ich ja schon auch schon ein paar Mal erzählt, den habe ich ja schon mal in Hannover getroffen, den Cornel West, den Kulturmarxisten von der Befreiungstheologie da aus Amerika und der ist jetzt auch aktuell als Independent Präsidentschaftskandidat in manchen Staaten zu wählen und wird wahrscheinlich einiges von den muslimischen Stimmen wahrscheinlich abkriegen. Weil die ja auch nicht so zufrieden mit Kamala Harris sind und so. Ja. Ja, also das hier kann ich wirklich nur empfehlen. Und es hatte, also als ich mir angeschaut habe gestern, hat es noch 400 Aufrufe, mittlerweile sind schon 800. Und also es ist echt, ja, diese Naumann-Stiftung ist halt ohne jeden Belang mittlerweile, wenn man sich mal anguckt, wie viele Aufrufe die immer so haben, ist es relativ wenig. Dafür, dass es hier im Internet stattfindet und es ist halt echt lächerlich. Aber ich möchte euch trotzdem bitten, liebe Zuschauer, dem eine Chance zu geben. Da habt ihr auf jeden Fall ganz viele Dinge, die euch da geliefert werden zur Argumentation, was diesen Postkolonialkram angeht, warum das halt eben wirklich Grütze ist. Und das weiter zu verteilen, dass das ja auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Ich habe das in meinem Netzwerk auch schon vielen Leuten zugeschickt. Weil das hätte es nämlich echt verdient. Das ist nämlich wirklich eine richtig wichtige Angelegenheit eigentlich. Wesentlich wichtiger als das 530. Video zu irgendwelchen Shoyokas oder weiß nicht was für Geschichten. Ganz dringende Anschauempfehlung. Postkolonialismus und Antisemitismus ist der Titel. Von der Norman-Stiftung, wie gesagt, allererste Sahne. Kommen wir jetzt zum Gegenteil von allererste Sahne. Das ist, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es der lustigste Artikel, den ich die Woche gesehen habe. Und ich möchte euch den in voller Länge antun. Vor ein paar Wochen will ich mich gerade in die Menükarte des tschechischen Speisewagens vertiefen. Da rumpelt eine Horde Männer herein. Die vier wirken fossilienhaft. Gesichter ohne Mimik, Sidecuts, dicke Bäuche, die sich über zu enge Hosen wölben. Und sie strahlen Stress aus. Noch bevor sie sich neben meinen Tisch plumpsen lassen, suche ich mir einen Platz außerhalb ihrer Schusslinie. Epi, aua! Ist etz Epi, aua! Dröhnt es durch den Waggon und ihr salvenartiges Gebell führt mich gedanklich an einen Ort, der so düster ist, dass man augenblicklich das Licht anknipsen möchte. Es mag an den jüngsten Wahlen liegen, aber mit biertrinkenden Männergruppen verbinde ich seitdem mehr denn je Brutalität, Stumpfheit und ja, auch rechtes Gedankengut. Ich sehe Burschenschaftler vor meinem geistigen Auge, die auf Mädchenfang gehen und pilzächsende Füchse, die kurze Zeit später kotzend über dem Papst hängen. Ich lese, dass Hitlers Aufstieg in Bierkellern seinen Anfang nahm und ein Mann kürzlich seine Schwiegermutter mit einer Axt ermordet hat, weil kein Bier im Haus war. Im Feldwebelton bestellen die vier Männer eine Runde Bier nach der nächsten. Während sie saufen, rauscht die verwunschene Landschaft an ihnen vorbei. Villen, bewaldete Hügel, der sich schlängelnde Fluss. Nichts interessiert sie, außer noch mehr von dem pissgelben Gebräu in sich hineinzupumpen. Der Kellner serviert Braten, mit leeren Augen schaufeln sie diesen weg. Ich denke an die großen Besäufnisse bei den EMs und WMs und daran, wie zu meiner Jugendzeit nach ein paar Tabletts Lütje-Lage aus harmlosen Bekannten nichtsnutzige Raufbolde wurden. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile vom letzten Oktoberfest, wonach drei von vier Kellnerinnen bei ihrer Arbeit sexuell belästigt worden sind und frage mich, wie sehr mein eigenes Sicherheitsempfinden darunter gelitten hat, dass ich in einer Umgebung groß geworden bin, wo die Menge an Herrenhäuser-Handgranaten darüber entschied, wer oben und wer unten ist. Ach, die kommt aus Hannover, oder wie? Einer der Männer... Bier und Lütje Lage und so. Scheint Hannover zu sein. Einer der Männer muss aufs Klo. Schon wieder. Er schwankt bedrohlich nah an mir vorbei. Luft anhalten. Eine neue Runde, ein neues Rübskonzert. Plötzlich geraten zwei aus der Gruppe in einen Streit. Laut, aggressiv, vokabelarm. »Du machst immer Mist, Junge«, bellt der Rundenälteste. »Halt die Fresse«, schießt es zurück. Sein Sitznachbar starrt einer vorbeilaufenden Frau auf den Po. »Nö, Pfui, bist du Single oder was?«, Gelächter. Längst dominieren die vier den gesamten Speisewagen, aber keine schreitet ein. Der Kellner nicht, der die immer dreister werdenden Rufe nach ihm einfach überlächelt und auch wir Mitreisenden nicht, seien wir nun jung oder alt oder männlich oder weiblich oder non-binär. Wir alle ducken uns weg und hoffen, dass diese Fahrt möglichst schnell vorübergeht, weil den Mund aufmachen könnte ja unangenehm werden oder gefährlich. Und so überlassen wir diesen Typen nicht nur das Revier, sondern auch ein Stück unserer Lebenszeit kampflos und unwidersprochen. Ab der Grenze hört sich dann selbst die Lautsprecherdurchsage nach Hitler an. Blechern, kalt. Das ist Deutschland, höre ich eine Mitfahrerin mit osteuropäischem Akzent flüstern. In Dresden steigt endlich auch der Letzte aus der Truppe aus, aber nicht, ohne dass er sich mit einem lauten Furz von uns verabschiedet. Wenn das so weitergeht, wird der Gestank von brauner Scheiße noch lange in der Luft liegen. Alter, der Paulaner Express ist danach irgendwie nochmal bis zur Haltestelle durchgefahren, alle haben geklatscht. Ich fahre wirklich Bahn. Und glaub mir, die, vor denen die Leute Angst haben, das sind nicht Leute, die Bier trinken oder so. Klar, gibt es da sicher, es gibt sicher auch unangenehme Deutsche, aber in so einer Zeit wie jetzt, so einen Artikel zu veröffentlichen. Meine schlimmste Bahnfahrt bisher, die fuhr da in der Nähe von Frankfurt lang und da habe ich mich auch nie wieder von erholt. Es gab ja heute auch so ein Video von so einer ZDF-Mitarbeiterin, glaube ich, die zum ersten Mal offensichtlich in Frankfurt am Hauptbahnhof war und völlig, völlig geschockt war von den Zuständen dort. Überall Fixer und Dealer und oh mein Gott, so kann das doch nicht sein, dachte ich mir auch so, ja. Kommt davon, wenn man immer direkt über Mainz fährt und dann einmal umsteigen muss auf dem Weg zur Arbeit. Ab der Grenze hört sich dann selbst die Lautsprecherdurchsage nach Hitler an. Alter, ab die der Leute, Grenze, ja. Die sind so, Osten, ja, die ist ja wie? Aus Tschechien. Die ist ja aus Tschechien gekommen, offensichtlich. Genau, der French Daunter sagt, Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Ich muss Sie enttäuschen. Sie war frei erfunden. Wie gesagt, Epi Auer im Speisewagen von Anna Fastabend aus der Kolumnenserie Midlife-Monologe. Alter Schwede. Also da war auch jedes Klischee drin, ne? Furzen, saufen, pöbeln, Fußball, Sexismus. Fußball, das wurde nicht explizit wirklich, also es wurde nur mal irgendwie Besäufnisse bei EMs und WMs. Ah, da warst du ja dabei. Und der Kellner serviert Braten. Mit leeren Augen schaufeln sie diesen Braten in einem Speisewagen. Wo soll denn das gewesen? Ja gut, tschechischer Speisewagen. Hm. Da ist die Welt noch in Ordnung. Pissgelbes Gebräu. Ihr seid alle irre, ey. Kulturmarxismus. Ja, was aber ich meine, betrunken, die sich daneben benehmen, weitere Nachrichten ab 4. Film ab 11, ich habe keine Hosen an. Ist. Ja. Kommen wir nun zu weiteren Sexismus-Nachrichten. Die Emma erklärt Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Sexist Man Alive. Und ja, Emma macht mal wieder Blödsinn-Sachen, könnte man eigentlich auch dabei belassen, weil das ist wie üblich eine die Argumentation, der ich mich nicht anschließen kann. Also, sie werfen ihr vor, sie würde Vergewaltigung in der Ukraine ignorieren oder irgendwie so. Obwohl das doch als Kriegswaffe schon so lange eingesetzt wird, Vergewaltigung. Ja, versteht ihr auch. Na, genauso wie ich. Hat sie sich je für eine der vergewaltigten Frauen engagiert, die sie so gern als Argument für Waffenlieferungen hervorzerrt? Hat sie überhaupt die leiseste Ahnung davon, wie lange die Waffe Vergewaltigung weltweit schon im Einsatz ist? Fragt das Magazin. Und setzt sich die Clownsnase auf. Ja. Nein, aber sie wirft zum Beispiel Aldi Schwarzer vor, sich nicht für die vergewaltigten Frauen im Krieg zu interessieren. Ja, das ärgert euch, ne? Also. Es gibt ja wirklich so viele Sachen, die man der Dame vorwerfen kann, aber Da habt ihr euch jetzt echt wieder was rausgesucht. Aber ja klar, ne? Euer Club halt und nobody puts baby in the corner. Baby Schwarzer. Kann man sich schon mal drüber aufnehmen. Baby Schwarzer gegen Omar Courage jetzt beim Trash Mixed Martial Arts Fighting genau. Nächste Woche in Oer-Erkenschwick. Wer ist die größere Frau? Ja, und die Initiative Lasst Frauen sprechen, weil niemand lässt Frauen sprechen, ne? Die haben auch alle nichts zu sagen. Hat sich hier drüber aufgeregt und das konnte ich leider nicht mehr archivieren. Die Werteunion, ich hatte es aber noch gesehen, die hatten irgendwie so einen Demo-Aufruf gestartet. Man wollte vom Kanzleramt ein Demo machen mit Silvia Pante, ehemalige CDU-Politikerin. Ne? Könnt ihr euch sicherlich noch erinnern. Und sie sagen hier, Frau Silvia Pante und Werteunion sind nicht Teil unserer Aktionsgruppe. Unsere Aktionsgruppe ist radikal feministisch und unparteiisch. Ja, ganz bestimmt unparteiisch. Wie wir Ihnen bereits schriftlich mitgeteilt hatten, Frau Pante, die Nutzung unseres Logos wurde von uns nicht gestattet und stellt eine Verletzung der Nutzungsrechte dar. Die Behauptung, Silvia Pante sei Teil unserer Gruppe, ist eine Fehlerstellung. Ja, haben sie dann irgendwie gelöscht auch, wie man hier sieht. Und das war halt so ein Flyer, wo sie unten dieses Lasst Frauen sprechen in diesen Gemagate-Farben drauf abgebildet haben. Ach, Frauen sind auch Menschen. Wusste ich gar nicht. Danke, Taz. Das war von Mars, glaube ich. Der ist noch gemutet. Oh ja, shit, ja. Revolutionäre Frauen sind jetzt auch Menschen. Kolumne Zockerzecke. Sehr vertrauenerweckend. Ja, Spiele wie The Witcher sexualisieren Frauen, doch die Wende kommt ganz sicher. Ich habe von dir geträumt, sagt Geralt, während er neben Jennifer reitet. So wie ich dich kenne, bestimmt was Unanständiges, flirtet sie. Jennifers Oberteil ist schwarz, schulterfrei und liegt eng an. Zwischen ihren Brüsten hat es einen schmalen Spalt. Ihr Rock ist kurz. Knapp darunter enden Spitzenstrümpfe, die aus hohen Stiefeln herausragen. Praktisch ist das nicht, denke ich noch. Dann werden die beiden angegriffen. Jennifers Kleidung soll nicht praktisch, sondern sexy sein. Wichtige weibliche Charaktere in The Witcher 3, Wild Hunt, erkennt man an den Modelgesichtern. Kleine spitze Nasen, lange Wimpern und glänzende volle Lippen. Oh Gott, schlimm. Die Gesichter der unwichtigen Frauen sind runder, die Nasen größer und die Lippen dünner. Nur sexy Frauen sind relevant. Alter Schwede, erstmal hat der Herr Sapkowski, glaube ich, oder so ähnlich, die Damen so geschrieben, sowohl Jennifer als auch Triss. Und was bist du für ein puritanisches Geschöpf? Und die Männer sind warum? Aber alle nudelärmelige Nixkönner, oder? Nee, Geralt ist halt so ein Hank, der durchaus auch mal dann in seine Muskeln zeigen darf, in der Badewanne oder so. Was? Komisch, das, ist auch kein kleiner Dicker. Ja, komisch. Fast so, als wäre das gar nicht einseitig nur für die Frauen irgendwie negativ. Dabei gilt The Witcher bezüglich Geschlechterrollen als fortschrittlich. Immerhin ist Jennifers Charakter nicht nur sexy. Sie agiert unabhängig vom Protagonisten Geralt und kämpft mit ihm. Und doch bedient sie das Bild einer Frau, deren Glück vom Begehren eines Mannes abhängt. Nee, sehe ich nicht so. Klar, es gibt einen Arc mit der glücklichen Beziehung zwischen den beiden und man merkt aber immer wieder, dass sie im Konflikt ist und dass sie im Zweifelsfall auch Dinge wählen würde, die Geralt nicht will. Also, ja, Glück vom Begehren eines Mannes abhängt. Ich weiß. Sie ist eine von zwei Frauen im Spiel, mit denen Geralt romantisch anbändeln kann. Die beiden umwerben ihn eifersüchtig. Die schwierigste Entscheidung im Game ist, nehme ich den Goth oder die Rothaarige, witzelt ein Spieler auf YouTube. Frauen als Trophäen oder sexuell verfügbare Objekte. Oh Gott, oh Gott, 10 Jahre und länger, länger noch. Oh, die ersten Jobs versus Women in Videogames waren 2012, glaube ich. Und ihr kommt mit der gleichen Scheiße um die Ecke. Jetzt, nachdem... Nicht alle Videospiele verbreiten dieses Bild, aber viele. Denn Videospiele, vor allem Rollenspiele, werden von Männern für Männer gemacht. Der vielleicht der erste starke weibliche Rollenspielcharakter war Lara... Was? Was? Mädchen. Der erste, von dem sie gehört hat, ja. Nee, Lara ist kein Rollenspielcharakter. Auch das ist richtig. Also. Tomb Raider ist ein Actionspiel und hat mit Rollenspielen so viel zu tun. In den neueren Ausgaben, die Trilogie ab 2013, gibt es leichte Rollenspielelemente. Du sammelst XP und kannst Fähigkeiten aufwerten. War aber die halt konnte damals sich am nicht Boden so. Aber rumrollen, oder? Ist das ein Rollenspiel? Vielleicht, ja. 1996 erschien der erste Teil der Reihe Tomb Raider. Angeblich ist die Protagonistin nur weiblich geworden, weil man sich keinen turnenden Mann vorstellen konnte. Turnen ist ja unmännlich. Alter, wer hat dir bei der Recherche diese Räuberpistole erzählt? Aber ja, egal. Könnte eher, also ich würde es eher so sehen, wir wollten was mit Archäologie und Dingsbums machen und Tomb Raiden und dann Mann wäre halt sehr nah an Indiana Jones gewesen. Dann hat man die bessere Ausfahrt genommen, vernünftig. Als Lara Croft springt man durch Höhlen und schießt mit Pistolen um sich und das mit riesigen Brüsten. Ja, was willst du mir jetzt sagen? Dass Frauen mit großen Brüsten nicht durch Höhlen springen dürfen? Oder ist es das Pistolenschießen? Die sind sexistisch. Ein Versehen sei letzteres nicht gewesen, erzählte der Entwickler 24 Jahre später dem Magazin The Gamer. Lara Croft setzte 1996 den Standard. Wenn schon Frau, dann wenigstens sexy. Alter, den Standard haben Frauen vor ihr gesetzt, seit es Frauen gibt. Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Alter Schwede, Menschen sehen gerne schöne Menschen. Geht das nicht in eure Köpfe? Wenn man bei den Polygonen von Lara überhaupt von einem schönen Mensch sprechen kann. Ich meine, die Folgen spürt man noch heute. Rollenspiele wie The Witcher werden laut einer Studie von 2017 zu 74% von Männern gespielt. Ihr erzählt mir doch immer, dass das halbe-halbe ist. Ja, es wäre halbe-halbe, wenn man sich an den Frauen nur orientieren würde. Macht Sinn. Macht Sinn. Ich versuche das aus meinem Sprachgebrauch zu entfernen und ein Journalist sollte das auch tun. Wenn Frauen darin entweder überhaupt keine oder sexualisierte Rollen spielen. Ja, Moment mal, das ist doch irgendwie gemein. Darf eine Frau, darf dann nur noch, ja, ich weiß jetzt, wo eure Filme herkommen. Frauen sind, ja, irgendwie neutrum und super kompetent. Aber das will niemand sehen. Merkt ihr das vielleicht irgendwann langsam? Zum Glück denken Spielehersteller langsam um. Willst du mich verarschen? Weißt du, wie viele Spiele es mit Frauen gibt als Hauptperson? Nach mehr als 20 Zelda-Spielen handelt in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom erstmals Zelda und darf Link retten. Wie unfeministisch viele... Ja, da ist das Problem. Genau da ist das Problem. Unfeministische Videospiele. Es muss nicht alles feministisch sein. Es muss einfach nicht. Es kommt uns zu den Ohren raus. Wie unfeministisch viele Videospiele sind, wird mit Blick auf aktuelle Film- und Serienadaptionen deutlich. Videospielfans kritisierten die Netflix-Serie The Witcher unter anderem, weil die Frauen nicht sexy genug seien. Nee, weil ihr die komplett gegen den Typ gecastet habt, die sie in Spielen und Büchern sind. Und ihr das mit Absicht gemacht habt, weil ihr genau, vom anderen Ufer seid und sagt, die kann nicht unauffällig und mausig und grau genug sein als Hauptfigur. Selbst Sexualisierungsendboss Lara Croft, ich erinnere dran, die bestand aus ein paar Polygonen, also da musste man schon echt Fantasie haben, hat in ihrer neuen Serie, die aktuell auf Netflix zu sehen ist, einen realistischen Körper mit muskulösen Oberschenkeln, Bizeps und nicht überdimensionierten Brüsten. Es geht voran in der Gaming-Welt. Frauen dürfen auch menschlich sein. Menschlich ist man nur mit muskulösen Oberschenkeln, Bizeps und nicht überdimensionierten Brüsten. Ich wiederhole, nicht überdimensionierte Brüste, sonst kein Mensch. Ja. Scheinbar. Geil. Hayley Atwell als Lara, das ist ja jetzt erst. Hayley Atwell als Lara Croft, ich meine, ja, die Stimme, aber so schreibt man das nicht bei einem Trickfilm. Ich meine, ach. Wenn da drauf jetzt Hayley Atwell im Kostüm zu sehen. Aber Hayley Atwell wäre ja wahrscheinlich wieder, die ist doch ganz gut bestückt, oder? Das musste ich gucken. Ich glaube schon. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Ding ist doch, ist eine tolle Serie, sicher und so. Leider hat sie es nicht geschafft, auch nur die Top 10 in Netflix zu knacken. Und das gegen Reruns von anderen Sachen. Und irgendwie ist niemand so richtig zufrieden. Weder die Tomb Raider Fanboys und Girls, bei denen ich nachgeguckt habe, noch die Leute, die einfach nur eine Serie sehen wollten. Ja, es ist halt wieder der gleiche whiny Charakter-Arc aus den letzten drei Spielen von Crystal Dynamics. Wo ist meine Mami? Wo ist mein Papi? Ist alles so schwer. Also nicht mehr die coole, lässige Lara aus den ersten Spielen, sondern halt dieses problembeladene Mädchen, das ohne seine Eltern aufwachsen musste und dann einfach ohne zu zögern in den Spielen 300 Leute mit dem Sturmgewehr über den Haufen knallt oder ist aber unrealistisch, Fräulein Atwell. Gar kein Bizeps und so. Alter Schwede. Das ist aber unrealistisch. Diese ist hässlich genug oder wie ist das? Nee, die darf die sprechen. Also ich dürfte spielen, dürfte sie sie wahrscheinlich nicht. Das wird dann hier. Wir haben ja eine Netflix-Serie in Arbeit, eine Realverfilmung. Oh, wo am Helm diese, wie heißt sie? Ich habe den Namen Gott sei Dank schon wieder verdrängt. Die Harpie, die Indiana Jones 5 auf dem Gewissen hat. Die macht da ja, die Showrunnerin. Ja, ist doch egal. Die ewige Flavor of the Month. Hört überhaupt nicht mehr auf. Egal. Alles ruiniert, aber darf immer noch weitermachen. Die war ja auch schon der feministische Roboter bei Star Wars. Ja, genau. Han Solo. Han Solo, ja. Ja, stimmt. Und Loki weist auch darauf hin, dass es sehr lesbische Untertöne in der Serie zwischen Lara und einer anderen Frau gibt. Also, und da hat jemand was Schönes gesagt, das fand ich auch. Lara war ja irgendwie nie so wirklich so unterwegs. Und warum, wenn man Repräsentation will, warum dann sie nicht wirklich asexuell weiterschreiben, ohne dass sie in eine Beziehung eingeht? Und das überhaupt gar nicht thematisieren, sondern einfach so sein lassen. Nee. Ja, weil die ja ihren Shipping-Dreck und dieses Zeug, das machen sie ja alles. Andere Ideen haben sie ja nicht. Nee. Ja. Wird wohl eine zweite Season kriegen, die schon vorher feststand, aber viel weiter geht das nicht. Auch die Qualität der Animation ist lächerlich, meiner Meinung nach, für heutzutage. Schöne Hintergrundbilder, hässliche Charaktere, billige Animationen, anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Also ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe nur den Trailer angeschaut. Aber das sieht einfach nicht aus nach was ich gucken würde. Und schon gar nicht, wenn ich jetzt weiß, dass es wieder um diesen, oh, wo sind meine Eltern? It's not made for you. Ja, ich identifiziere mich in diesem Fall als non-binary. Das ist ja so ein neuer. Du kaufst es nicht, oder wie? Binary. Ja, genau. Das ist so ein neuer, Spruch unter den Gamern halt. Weil es ja immer heißt, wir sollen es nicht kaufen und dann identifizieren sich die Gamer als non-binary. Was wir auch nicht kaufen sollten, ist Rock Paper Shotgun. Schon zu Zeiten von Gamergate eine beschissene Seite. Leider, weil habe ich auch schon öfter erzählt, ich war eigentlich mal ein Freund von Rock Paper Shotgun, weil es lange Zeit eine unabhängige, ganz interessante Seite war, bis dann irgendwann die merkwürdigen Reviews und das Geschwafel immer mehr wurden. Und die erklären uns jetzt, warum sollte man einen Faschisten spielen? Die Abscheulichkeit des Space Marines wird jetzt hier entpackt. Das ist ein relativ langer Artikel. Es geht erstmal halt um wo kommen die Space Marines her, was ist bei Games Workshop irgendwie, wo kommt das ganze Ding her? Und dann geht es auch um das Spiel selber. Insbesondere möchte Saber, der Entwickler, natürlich, dass sie die Space Marines unter ihrer Kontrolle mögen. Den Protagonisten Dimitri und Titus und seine Untergebenen Chiron und Gadriel. Zusammen, sagt Hollis League, bildet das Trio ein Fenster in das schwierige Leben eines Space Marines, wo von allen Seiten die Gefahr der Korruption besteht. Es ist eine echte Bedrohung und sie müssen fest und unerschütterlich sein. Wenn sie sich dann auf ihre Seite stellen, erhalten sie diese absolute Brüderlichkeit und Aufopferung. Ohne zu viel zu verraten, herrscht innerhalb des Teams Misstrauen. Chiron und Gadriel vermuten, dass Titus vom wirbelnden kosmischen Reich des Chaos befleckt ist. Einer Brutstätte für Dämonen und Zauberei. Ja, dann reden sie ein bisschen drüber, was Games Workshop ihnen vorgeschrieben hat für das Spiel. Und da ist so ein Ding drin, wo ich echt gedacht habe, was für Leute machen heute Spiele? Ja. Der Narrative Director widerspricht einigen der Gebote und Verbote von Games Workshop zum Vokabular der Space Marines. Sie wichen von der vorgeschlagenen Ausdrucksweise ab, um Titus und seine Kameraden weniger seltsam und altmodisch klingen zu lassen. Leute, das ist der Witz an Space... Weniger wie die spanische Inquisition und mehr wie Soldaten der realen heutigen Streitkräfte. Space Marines sagen nicht unbedingt Dinge wie Dismissed, bemerkte Hollis League. Es gibt eine Zeile im Spiel, in der Acheran sagt, Company dismissed. Und sie wollten wirklich, dass ich sowas wie hier Brothers abide to your duties oder sowas ändere. Aber es sind drei Wörter statt einem. Und wenn dieses Modell auf die gesamte Sprache im Spiel angewendet würde, hätte ich wirklich das starke Gefühl, dass die Leute es nicht verstehen würden. Habt ihr den Arsch offen? Ich meine, wie ist denn Warhammer 40k mit genau der Sprache an den Punkt gekommen, wo ihr jetzt das Glück habt, ein Spiel damit machen zu dürfen? Das ist genau mit diesem pseudo-historisierenden Sprache genau dahin gekommen. Die Leute memen heute noch die Scheiße aus den alten Dawn of War Sprachsamples raus. Mann. Ja, und dann geht's halt los. Das sind Tötungsmaschinen. Ich glaube nicht, dass Saber in Space Marine 2 absichtlich und bewusst versucht, Empathie für buchstäblich faschistische Vollstrecker zu wecken. Also das sind nämlich die Space Marines für den Autor dieser Geschichte. Das faschistische Vollstrecker. Und die seien ja früher, ganz am Anfang von Warhammer, dann wären die noch gar nicht so faschistisch gewesen, sondern halt eher klar auch böse, weil in dem Universum gibt es nicht Gutes und das hätte sich dann Edition für Edition davon entfernt und jetzt heute seien das halt diese pseudofaschistischen Supersoldaten. Was halt nicht stimmt. Ich habe mit der zweiten Edition angefangen und schon da waren das eindeutig mehr in Richtung von das Imperium ist halt das kleinste Übel sozusagen und das sind halt schon die Vertreter der Menschen in diesem Spiel und so weiter und so fort. Das ist gewachsen, das hat sich entwickelt, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Leute bei GW auf einmal Faschisten geworden sind nach und nach. Ja. Aber dann packt er wieder das Ding aus, dass da mal einer mit einem Hitlerbild oder einem Hakenkreuz an der Jacke irgendbei einem Turnier war. Oder dass da mal Rekrutierungsoffiziere von den US-Streitkräften bei einem Turnier waren und so weiter und so fort. Kobels Einschätzung der allmählichen Verdüsterung von Warhammer 40k sollte zusammen mit Susan Sontags Essay Fascinating Fascism aus dem Jahr 1977 gelesen werden, in dem untersucht wird, wie die Kulturindustrie als Waschanlage für beschissene Ideen dienen kann, indem sie verbotene Personen und Dinge durch einen unterschwelligen Prozess des Wartens auf Geschmackszyklen, die die Kontroverse herausdestillieren, wieder einführt. Im Verlauf dessen, was technisch gesehen eine Produktbewertung ist, berührt Sonntag die verschiedenen Mittel, durch die insbesondere Nazi-Kunst als Museumsstück, als Popmotiv, als Fetisch akzeptabel geworden ist. Die wissende, kichernde Distanz von Intellektuellen, die sich mit Tropen herumschlagen, eine hartnäckige eskapistische Neigung, Kunst aus ihrem politischen Kontext zu lösen und um ihrer selbst willen zu genießen. Oh, wie böse, oh, wie du zutiefst faschistisch. Die kürzliche Murren des CEO von Saber Interactive, Matthew Karch, über Spiele widerhallte, die den Spielern Moral aufzwingen. Freude am Tabubrechen und im Fall der Nazi-Filmemacherin Leni Riefenstahl der Wunsch, eine prominente Künstlerin für den Feminismus zurückzugewinnen. Alter Schwede, wir lesen auf einer Videospielseite. Ne? Wir sind nicht bei Salon, wir sind nicht bei Jezebel oder irgendwas Scheiße. Leni Riefenstahl. Ungeachtet all dessen bin ich mir nicht sicher, ob die Mainstreamisierung der Satire von Warhammer 40k vollständig erklärt, warum das Setting für Faschisten so attraktiv geworden ist, dass sich die Lizenzinhaber veranlasst fühlt, uns daran zu erinnern, dass Warhammer 40k eine Satire sein soll. Es ist gefährlich, sagt Sonntag, den Faschismus auf Brutalität und Terror zu reduzieren. Der Faschismus überlebt, weil er Dinge bietet, nach denen man streben kann. In Sonntags Zusammenfassung das Ideal des Lebens als Kunst, den Kult der Schönheit, den Fetischismus des Mutes, die Auflösung der Entfremdung in ekstatischen Gemeinschaftsgefühlen. Dabei handelt es sich um relativ harmlose Werte und Emotionen, die beispielsweise auch in Rockmusik, in Superheldengeschichten, bei Wargaming-Turnieren und Sportereignissen und in ernsthaften Lobgesängen von Spieleentwicklern auf absolute Brüderlichkeit und Aufopferung auftauchen können. Ihr seid alle Faschisten, habt das langsam verstanden. Wenn ihr euch irgendwie so Sachen wie Mut oder Freundschaft oder Aufopferung irgendwas sagen, seid ihr alle Protofaschisten. Ich hoffe, ihr handelt entsprechend. Alter Schwede, ey. Illustrationen von Kampfszenen und Schauspielen der Space Marines sind üblicherweise durch das gekennzeichnet, was Sonntag als orgiastische Transaktion zwischen mächtigen Streitkräften und ihren Marionetten bezeichnet, die einheitlich gekleidet und immer größerer Zahl gezeigt werden, wobei sie zwischen unaufhörlicher Bewegung und einer erstarrten, statischen, virilen Pose wechseln. Wenn hier ein Unterton absurder Übertreibung zu hören sein soll, bin ich mir nicht sicher, ob das in vielen neueren Space Marine Kunstwerken vorkommt. Ich glaube, im Kampf von Space Marine 2 ist überhaupt kein Sinn für Karikatur am Werk. Es ist auch nicht nötig. Das ist ein anderes Erlebnis. Warum versteht ihr nicht, wie Leute solche Inhalte konsumieren, sondern könnt es nur durch eure Politiklinse sehen? Was wolltest du sagen, Mama? Stand da nicht Satire drauf? Deswegen. Space Marines werden chemisch sterilisiert und sind somit gegen das verführerische, alles vernichtende Mysterium des patriarchalischen Frauenbildes geschützt. Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Ich frage euch, haben sie euch ins Gehirn geschissen? Mit ein paar Ausnahmen in den Spin-off-Büchern wurde jegliches Interesse an Romantik oder Sex durch Fanatismus ersetzt. Space Marines sind die ultimativen Incels. Sie führen das aus, was Sonntag die ideale Erotik des Faschismus nennt. Sexualität, die in die Anziehungskraft von Führern und in die Freude von Anhängern umgewandelt wird, was das Problem des Sex nicht einfach auslöscht, sondern die brutale Unterdrückung des Sexualtriebs in eine männliche Tugend umwandelt. Wir sprechen über Space Marines, fucking 30 mm hohe Figuren aus Resin, Plastik oder früher Zinn. Seid ihr irre? Der Reiz der Space Marine Fantasie besteht darin, dass sie die Entfremdung, Frauenfeindlichkeit und das Elend, das mir damit einhergeht, von Menschen gemacht zu sein, in eine starre Gasmaske des Stolzes und der Zugehörigkeit verwandelt, eines unzerstörbaren und bedingungslosen Ziels. Als Gegenleistung für all die Verstümmelungen, die sie austeilt und erwartet, verspricht sie Ruhe und ein gewisses Maß an Zusammengehörigkeit. Und deshalb funktioniert sie in der Masse der Warhammer 40k-Kunst, die ich gesehen habe, nicht wirklich als Parodie oder Satire. Sie ist zu tief empfunden. Im Dienste des Meisters der Menschheit verwandeln wir Angst in Gelassenheit. Wir finden Zielstrebigkeit im gemeinsamen Beispiel unserer Kampfbrüder und im beruhigenden, permanenten Verdacht der Subversion. Wir sind gegen die List des Exotischen und des Verweichlichten geschützt und gewappnet. Wir finden Frieden in der Tatsache, dass wir bereits tot sind, bereits geopfert und vom leuchtenden Bild des älteren Patriarchen kannibalisiert. Seid ihr bescheuert? Da, also, Und jetzt zu meinem Lieblingsabsatz. Ich bin nicht immun gegen diesen höllischen Tagtraum. Es ist eine Art Karnevalsspiegelshow für all die geschmacklosen kleinen Aggressionen und Demütigungen meiner eigenen Erziehung. Ich verstehe meine Männlichkeit als eine Wunde, die langsam heilt und die regelmäßig durch das Erleben von Kunst, die den alten patriarchalischen Wahnsinn kultiviert, wieder aufgerissen wird. Dann schneiden dir doch ab. Mit alles ab. Damit Ruhe ist. Dann musst du nicht mehr Warhammer spielen. Mhm. Ich empfinde Warhammer 40.000 Imperium als befreiend, als eine Vergrößerung der zermürbenden Dummheit des Patriarchats, aber ich spüre auch die Anziehungskraft dieser warzigen Stereotypen. Ich sehe mir den donnernd albernen Trailer für Relics Warhammer 40k Dawn of War 3 an und so albern es klingt, ich muss ein bisschen weinen, weil ich im lächelnden Gesicht des zum Untergang verurteilten Marine die völlige Abwesenheit von Furcht sehe, die meine ältere männliche Konditionierung immer gefordert und nie zugelassen hat. Aber ich sehe es auch mit Wut, denn natürlich ist es eine Idee, die mich umbringen will. Und das geht ewig so weiter, ey. Das geht ewig so weiter. Der Ärmste. Also ehrlich, ey. Es ist schwierig, einen Weg durch die Verflechtung des Faschismus mit anderen kulturellen Institutionen zu finden. Andere Faschismus ist keine kulturelle Institution. Die Fäulnis sitzt tief, das hätte ein Faschist gesagt. Ein offener Einwand gegen das oben genannte Lob für die frühe 40k-Kunst ist, dass Faschisten gefährlicher sein könnten, wenn sie völlig albern und baufällig wirken. Donald Trump ist ein Clown. Über ihn lässt sich leicht lachen. Die Alt-Right-Bewegung nach Gamergate, die Trump zum Gottkaiser machte, hat es geschafft, Bigotterie harmlos erscheinen zu lassen, indem sie sie als kantigen Humor präsentiert oder besser noch als absichtliche Geschmacklosigkeit, als Peinlichkeit. Ihr grundlegender Debattentrick darin besteht darin, ihre Gegner dafür zu kritisieren, dass sie die Dinge zu ernst nehmen. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Wenn mir jemand sagt, du nimmst das zu ernst, ist das ein Trick. Ein reiner Trick, Ingo, ein Trick. Ein Trick. Wenn ich mir diese Truppe von Pantomime-Idioten anschaue, die mit ihren dummen Requisiten angeben, diese ungleichen Narren, die sich in ihrer eigenen Ortlosigkeit suhlen, diese aus dem Kofferraum von Autos zusammengeklebten Chiffren, überkommt mich kein Gefühl männlicher Ermächtigung, kein Gefühl in eine imperiale Bruderschaft voll berechtigten Hasses und Argwohns hineingezogen zu werden. Stattdessen sehe ich eine Ethik selbstironischer Hingabe und vor allem eine Umarmung der Ungleichheit. Wobei die Dinge, für die Space Marines heute bekannt sind, patriarchalische Wut, absolute Herrschaft und Zerstörung, auf knallige Vordergrundelemente reduziert, aufgehoben und wie Spielzeuge geschwenkt werden. Ich mag diese Figuren nicht, so wie Saber Interactive uns in Space Marine 2 mit Titus und Co. mitfühlen lassen möchte, aber ich bin neugierig auf sie. Ich wüsste gerne, wohin sie gehen. Was natürlich nichts weiter als eine Drohung ist. Stimmt, kriegst du ganz recht haben. Der hier hat einen Bindestrich zwischen den Nachnamen. Aber ja. Hölle. Und ihr wisst, Humor über Space Marines, am Ende Genozid. Ihr wisst das alles genau. Ja, hier haben wir einen Artikel von Red Park Place über Ubisoft, über den Entwickler von Baldur's Gate 3, also einen der Mitarbeiter von Larian, einen der führenden. Und Ubisoft hat ja diesen wunderbaren Satz geprägt, oder einer der Chefs, dass die Spieler jetzt irgendwie sich dran gewöhnen müssen, ihre Spiele nicht mehr zu besitzen, weil Ubisoft möchte gerne lieber Abos verkaufen. Und der Herr Michael Daus, ich habe keine Ahnung, ist ein Belgier, sagt, ja, dann müssen sich die Entwickler daran gewöhnen, keine Jobs zu haben. Und damit hat er vollkommen recht. Es geht hier um das letzte Prince of Persia-Spiel, The Lost Crown. So ein 2D, wieder zurück zu den Wurzeln. Prince of Persia sah eigentlich so ganz nett aus, außer dass der Typ halt den üblichen Afro-Undercut-Scheißdreck hat, den heute alle diversen Figuren haben. Weiter habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Das hat einen guten Grund. Ich hatte nämlich fast gar nicht mitgekriegt, dass es rausgekommen ist. Und so geht es auch allen anderen Leuten. Weil Ubisoft ja aufgehört hat, ihre Spiele zum Release auf Steam zu verkaufen. Was hier dazu geführt hat, dass das Spiel sich nicht verkauft hat, dass das Studio inzwischen schon aufgelöst wurde und es keinen Nachfolger geben wird. Und hier der Michael Daus von Larian sagt halt, ja, wenn man das halt direkt auf Steam gelauncht hätte, hätte es eine viel bessere Chance gehabt, halt entsprechend Geld zu verdienen und ein Publikum zu finden. Und das hat es halt nicht, weil auf der Ubisoft-Plattform kaum jemand ist oder die nicht regelmäßig öffnet. Ja, ich kenne das von mir selber. Das Ubisoft-Ding sehe ich im Hintergrund, wenn ich ein Assassin's Creed-Spiel anmache. Und den Store habe ich, glaube ich, schon seit Monaten nicht mehr betreten. Woher soll ich wissen, dass da ein neues Spiel rauskommt, wenn man halt auch nicht ordentlich Werbung dafür macht? Ja, und der Michael Dowse führt das hier zu großen Teilen halt auf die Politik zurück, die Ubisoft fährt. Nämlich, sie möchten unbedingt ihr tolles Abo-Modell verkaufen. Das haben sie ja auch schon bei vergangenen größeren Spielen wie hier dem Star Wars Dingsbums und dem jetzt kommenden Assassin's Creed gezeigt, dass sie gesagt haben, guck mal, 80 Euro fürs normale Spiel, 120 Euro für die Super-Duper-Alles-Version, möchtest du nicht lieber unseren Game Pass kaufen? Weil das ist, was Ubisoft eigentlich will. Und das ist dann auch, was der Michael Daus sagt, in dem Fall, wenn halt hier diese Plattformstrategie, dass Ubisoft sagt, wir verkaufen nicht auf Steam, da müssen wir 30% zahlen und außerdem ist das nicht von uns selber kontrolliert. Wenn diese Plattformstrategie vor der eigentlichen Strategie der Firma geht, nämlich wir wollen gerne viele Spiele verkaufen, dann kommt sowas dabei raus und die Leidtragenden sind dann am Ende die Leute, die die Spiele entwickeln, weil dieses Prince of Persia, wie gesagt, wäre kein Mega-Hit geworden oder irgendwas, aber hätte sicher sein Publikum gefunden, wenn das ein bisschen mehr Werbung gehabt hätte und auf Steam gelauncht wäre und nicht nur auf diesem komischen Ubisoft-Ding. Ja, und er sagt halt auch, seine letzten zwei Spiele, Baldur's Gate 3 und Divinity Original Sin 2, beides sehr empfehlenswerte Spiele, sind moderat vom Preis her gewesen. Also ich glaube, Original Sin hat sogar nur 40 gekostet. Und er sagte, ich wusste, dass wenn ich das mache, ich auf jeden Fall übers Volumen das wieder raushole. Und ich weiß, dass die Leute auch Brot und Milch kaufen müssen und Butter und sowas. Ja, und er ist es einfach nicht sein Ding. Ja. Und da tritt er dann wohl auch nochmal nach, weil in dem Tweet, wo er das sagt, dass er die unter dem Marktpreis eigentlich angeboten hat, die letzten zwei Spiele, weil er einfach Vertrauen hatte in die Spiele, sagt er dann nochmal hier, Rock, Paper, Shotgun, ich bin also kein Typ in einem Anzug, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Das haben die wohl über ihn behauptet. Und er sagt halt eine Sache noch, die er auch sagt, ist, der nächste Preissprung wird wohl mit GTA 6 dann kommen. Im Moment traut sich niemand, den Preis von Videospielen brachial hochzusetzen, zumindest am PC. Ja, und GTA 6 könnte dann der Punkt sein, wo sie sagen, so, und jetzt kosten Spiele ab jetzt 80, 90, 100 Euro. Weiß ich nicht. Aber es wird glücklicherweise auch immer kleinere geben, wie Larian, die dann mit weniger zufrieden sind und dafür mehr Spiele verkaufen. Ich hoffe, dass die Großen auf lange oder kurz an ihrer Gier ersticken. Ich kann die Artikel jetzt leider nicht nachschlagen. Mein Telefon macht gerade ein Update. Da müssen wir ein helfen, eventuell. Hier gab es auf jeden Fall einen Chip-Fund in Huawei KI-Prozessoren. Und so haben die da wohl Chips eingebaut von TSMC, die nicht dafür vorgesehen waren, die nicht genehmigt waren oder vielleicht sogar eine Patentverletzung darstellen. Hier steht sogar verboten im Artikel. Ja. Und ja, da haben sie jetzt auf jeden Fall erstmal das unterbunden. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also, das mit dem. Okay, ist irgendwie nicht genau, wo die her waren oder so. Steht drin, ne? Sieht so aus, ja. Ist so. Ungenannten Kunden, das ist so, über den dritten haben sie das gemacht, ja gut. Ja, ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass in irgendwelchen Bauteilen dann noch Chips stecken. Ach so, die haben. Was macht, was man nicht so genau weiß, ne? Tech Insights hatte das Huawei-Produkt Ascent 910B, das als der fortschrittlichste KI-Chip des chinesischen Unternehmens gilt, auseinandergenommen und den TSMC-Chip in einem Multi-Chip-System gefunden. Ja, also die haben da Sachen eingebaut, die sie gar nicht einbauen dürfen. Jo, scheinbar, ne? Und laut Unternehmensangaben hat TSMC seit Mitte 2020 keine Chips mehr direkt an Huawei geliefert. Komisch. Da wollte wohl jemand Geld verdienen. Ja, aber ich meine, 2020, die bauen da ja keine Sachen von 2020 ein. Ja, schwer zu sagen, wenn es so ein einfacher Chip ist, der irgendwas Einfaches machen muss, dann, wenn er so Reiskorn groß ist oder kleiner, dann kann man ihn vielleicht auch verstecken in irgendwelchen Bauteilen, wie gesagt. Und dann ja, reicht das eventuell. Da braucht man nicht mehr etwas Neues entwickeln. Ja, in China ist es etwas so, dass die Autohersteller sich aufgrund der Zwangszölle, die die EU sich ausgedacht hat, überlegt haben, dass sie Fabriken bauen, einfach in Europa. Das möchte der chinesische Staat jetzt aber nicht mehr so gerne sehen. Ich weiß nicht, ob er davon ausgeht, dass das eine falsche Strategie ist, weil ja im Prinzip das mit den Zöllen auch keine Dauerlösung ist, denke ich mal. Und auch, ja, wer weiß, ob das überhaupt irgendwie noch zum Einsatz kommt. Aber die Ausbreitung nach Europa hin, das möchten die Chinesen schon nicht so gerne. Dass denen so ein großer Autobauer ja, ins Ausland zieht, so wie bei uns Mercedes. Ne? Mercedes ist ja jetzt eine chinesische Firma, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Das möchten die wohl nicht so. Ja, ist eben auch Sozialismus, passt ja auch dazu. Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit Amerika weitergeht. Ich habe mir gestern, oder nee, doch gestern habe ich mir das Interview von Trump bei Joe Rogan angeguckt. Und da hat der Trump auch erzählt, dass wenn er gewählt wird, dann möchte er irgendwie sämtliche Einkommenssteuern möchte abschaffen und stattdessen alles über Zölle wieder reinholen. Ach scheiße, das ist eine Idee. Ja. Aus dem 16. Jahrhundert würde ich sagen, oh mein Gott. Ja, keine Ahnung. Ich meine, Amerika importiert natürlich auch so einiges und dann nehmen wir auch aus Deutschland. Weiß nicht, was das für ein Volumen hat, aber sich darauf zu verlassen, dass es dann auch dieses Volumen an Sachen, weil es muss ja auch aufrechterhalten werden, weil ansonsten, wenn jetzt alle anfangen, in Amerika zu produzieren wieder, dann ist das vielleicht natürlich schön für die Wirtschaft erstmal, aber Staat das ist im Endeffekt das, was er will, glaube ich. Ja, aber der Staat muss ja auch von irgendwas finanzieren. Also muss er ja wahrscheinlich die Einkommensteuer wieder einführen. Er kann eine Einfuhrsteuer machen zum Beispiel, das ist ja im Prinzip so ähnlich wie ein Zoll, nur dass es dann praktisch gleichermaßen für ja, Rohstoffe viele Produkte gilt. Ne? Nö, einfach eine Einfuhrsteuer. Auslandskaufsteuer, wie auch immer. Ich meine, wenn du bei uns was einführen möchtest, dann ist ja auch mindestens Mehrwertsteuer fällig, beziehungsweise eben, das ist dann eine Einfuhrsteuer und ist aber genauso hoch. Ne? Ja, keine Ahnung. Aber ja, ich bin gespannt. Also ja. Versuche, wäre es, glaube ich, mal wert. Mal gucken, was dabei rauskommt. Eine Trampe, ey. Ja, wenn eine Einkommensteuer senkt, bin ich auch gespannt. Also, bis beim letzten Mal hat er nur Unternehmenssteuern gesenkt und das fand ich ganz so toll. Ja, mal wieder ein kleines Beispiel, warum das mit dem Wasserstoff ein bisschen problematisch ist. Die gehen nämlich eben gerne mal hoch, ne? Und hier ist auch mal wieder ein Unfall passiert und ich glaube auch eine kleine Explosion und das Wasserstoffnetz ist oder diese Tankstelle ist ausgefallen und dementsprechend machen sie mal wieder Sicherheitsüberprüfungen auch an anderen Tankstellen. Und es fallen mal wieder einige aus. Also das mit der Wasserstoffversorgung ist irgendwie nicht so zielführend. Ich hatte ja letztes Mal schon dieses komische Auto vorgestellt, das mit Methan fährt. Und da ist eben der Vorteil, dass das Methan nicht so schnell hochgeht. Methanol, ne? Oder Methanol, ja. Da haben wir uns ja gefragt, was das mit Methan zu tun hat. Ja, da ging es ja dass das ja irgendwie besser für die Umwelt wäre, aber wenn das ja irgendwie. Nee, das Ding ist einfach, habe ich vielleicht ein bisschen doof dargestellt. Es war so, dass es so gemeint, dass man da einen CO2-Kreislauf entwickelt, weil ohne CO2 wird man so eine Verbrennung wohl nicht hinkriegen. Vernünftig, jedenfalls, wenn man ein bisschen auch auf Sicherheit bedacht ist, eben wie gesagt, mit dem Wasserstoff hier, das ist ein bisschen heikel. Zum Beispiel geht der Wasserstoff hoch bei einem Mischungsverhältnis von 4% bis zu 85% oder so, während Benzin nur zündet zwischen 20% und 30% oder sowas. Also viel weniger gefährlich ist einfach, ne? Kann man ja so zusammenfassen. Deswegen sind wir da, glaube ich, mit dem Wasserstoff einfach noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was auch die Planung oder die Erkenntnisse so angeht, was man wie im Sinnvollsten machen kann. Ja. Aber gefährlich. Gefährlich. Bum, bum, macht das. Ja. Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht ja, harte Worte gefunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Musst du noch mal scrollen, wie gesagt, ich kann es gerade nicht aufrufen. Und zwar hat er doch im Wesentlichen drei Punkte gehabt, glaube ich. Ja, dass eben das Kapital abwandert Richtung China und USA. Das ist ja auch bekannt, denke ich mal. Das hat auch die Bundesbank so geschrieben. Ja, in Deutschland investiert keiner mehr. Das kommt ja im Prinzip auch selber raus. Ne? Deutlich zurückgegangen. Und ja, die hohen Energiepreise, ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das sieht jeder, das sieht da die Bundesbank und so weiter, nur ändert sich ja, nichts. Ja, ist doch klar, was willst du? Ein bisschen Schuldenbremse aussetzen und ja, mehr... Eure Energieanlagen einkaufen wieder. Mehr, ja, genau, das sagt ja hier auch das rudimentäre Netzwerk Deutschland. Jo, das ist auch eine Idee, ne? Die haben mir also praktisch gesagt, dass sie denen das realisieren und damit zu stoppen wäre, dass die ganzen Industrien, die energieintensiv sind, dass sie dann einfach dahin gehen, wo der Strom entsteht. Also Solar und Wind. Da, wo die Sonne ist, ne? Und da, wo der Wind weht, also in Spanien oder so, an der Küste und überhaupt da am Mittelmeer. Aber wieso das Deutschland jetzt nicht deindustrialisieren sollte, das hat mir nicht so richtig eingeleuchtet. So. Naja, indem wir hier halt auch mehr Sonne und Wind machen, das machen sie ja. Wir machen die Abteilung Shisha-Bars, Friseure, Handyläden, Sportwetten. Was für viele Industriebetriebe enorm wichtig ist, die Versorgung mit Wind- und Solarstrom. Ja, das habe ich jetzt so verstanden, dass das irgendwie aus dem Süden dann kommen soll. Weil damit kannst du ja deinen Hochofen auch betreiben. Ne? Für so einen Barbershop brauchst du nicht viel Energie. Genauso Shisha-Bar, also Handyladen. Also du kannst echt viel machen mit niedrigen Energieverbrauch. Aber was mit dem Dönerspieß? Ja, muss man gucken. Ja, kannst ja irgendwie, keine Ahnung, hinterher wieder so eine Anlage machen, wo aus halt den nur halb warm, Fäkalien der Restaurantbesucher wieder Biogas wird oder so. Außerdem, ja, Döner wird ja dann eher auf Tofu umgestellt und da reichen viel niedrigere Temperaturen. Wir stärken die hiesigen Stärken. Dann sind sie wieder stark und hiesig und gestärkt. Ja, mehr Wind- und Sonnenstrom, das ist irgendwie... Ja, ich dachte, das wollen sie jetzt in Spanien machen, aber der Herr Fischer sieht das dann auch bei uns, ja. Damit die nicht abwandern nach Spanien, ja. Ja. Wenn aber so viel mehr Sonne scheint, dann wird das wohl absehbar billiger bleiben da. Aufgrund wiederholter Anpassung der politischen Rahmenbedingungen, ja, mit anderen Worten Subventionen bis ewig. Ja, Investitionssicherheit muss ich immer wieder an die Atomkraftwerke denken, wo sie den Betreibern noch gesagt haben, die kriegen jetzt eine Laufzeitverlängerung und dann haben sie die gekappt nach Fukushima und haben das Gegenteil veranstaltet. Und die haben ja auch teilweise entsprechend Investitionen dann sozusagen zurückbekommen vom Staat, weil sie die ja nicht mehr amortisieren konnten. Ne? Das hat die Angelika gemacht, ne? Die wiederholten Anpassungen der politischen Rahmenbedingungen. Ja, Übersetzung, krass, mehr Geld ausgeben für drei magische Bohnen. Ja, oder alles verändert und keiner weiß mehr, wo es lang geht, beziehungsweise diese Klagen waren dann eben auch nicht mehr abzuwenden und vor allem auch die Entscheidungen, das hat ein paar Milliarden gekostet. Ja, da habe ich gedacht, da wächst das ein bisschen zusammen, ne? Wenn VW jetzt den CO2-reduzierten Stahl von ThyssenKrupp kaufen will, ja, können die sich ja gegenseitig zum Erfolg schaukeln oder so. Habe ich nur überflogen, den Artikel, ehrlich gesagt. Ich dachte mir... Ja, was da drin steht, ist, dass es das noch gar nicht gibt quasi, aber die haben schon mal eingekauft. Ja. Ob die im Bau befindliche Anlage tatsächlich die Produktion aufnimmt, ist noch nicht abschließend geklärt. Was macht die denn, die Anlage? Ja, diesen grünen Stahl produzieren, oder nicht? Ach so. Ja, auch wie man den produziert, ist ja auch noch nicht ganz klar, ne? Klar, mit Wasserstoff, aber eben mit CO2 zum Verbrennen oder nicht, ne, zum Beispiel. Ja, aber die drei magischen Bohnen haben wir schon mal bestellt, also... Das ist richtig, ja. Kann nichts mehr schief gehen. Er weiß nicht, wie die Muschel funktioniert. Du musst die drei magischen Bohnen in die Muscheln tun. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Ich dachte mir, der Titel ist so krass, Waldbaden mit Nichtbäumen. Den müssen wir durchackern, glaube ich. Es ging, glaube ich, um künstliche Bäume. Scroll da mal rein. Die Wahrheit war dabei. Was ist das? Von Patrick Hemgesberg. Die stattliche Ulme neben uns erzittert, als sie dann ihre Wurzeln wie die Beine aus der Erde zieht. Erschrecken wir uns fast zu Tode. Mit offenem Mund sehen wir den 20 Meter hohen Baum gemächlich die Straße entlang schlurfen und hinter der nächsten Kurve verschwinden. Keine Sorge, der muss nur zur jährlichen Wartung in die Werkstatt, lacht Gerhard Gerry Unterhuber. Der 43-jährige Allgäuer ist staatlich geprüfter Agrarökonom und hat uns im Auftrag der Bayerischen Landesregierung zu einem Spaziergang durch den Wald der Zukunft eingeladen. Wie es zum Jahrtausendprojekt im malerischen Bodenmais kam, erzählt er gleich zu Beginn. Als im Zuge der letzten Bundeswaldinventur verkündet wurde, dass die Wälder in Deutschland nicht mehr zur Speicherung von Treibhausgasen beitragen, sondern selbst zur CO2-Schleuder geworden sind, mussten wir den Nichtskönnern in Berlin einfach mal zeigen, wie gute Klimapolitik funktioniert. Politik, ich dachte, die machen was Praktisches. Whatever, das Ergebnis sehen Sie hier. CSU-Mitglied und darüber klopft an einen scheinbar ungewüchsigen Lindenbaum. Das Geräusch klingt hohl und metallisch. Der R-117 hat eine Metall-Polyethylen-Legierung im Rindenlook, an dem sich Borkenkäfer die Zähne ausbeißen, meint er. Die sich selbst reproduzierenden Kunststoffblätter sind photosynthesefähig und zerfallen im Herbst einfach zu Mineralöl, klatscht der Waldmann begeistert in die Hände. Aber der Clou kommt noch, das angesaugte Kohlendioxid leitet unser Buschtitan über eine 6000 Kilometer tiefe Pipeline direkt in den Erdkern. Von einem einzelnen Baum aus direkt in die Erde. Und der Huber hält einen Stein hoch, der im Augenblick nicht aus der Hand. Ist das ein Satireartikel hier, oder wie? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, das ist die Wahrheit, das ist ein Satireartikel. Ja, okay. Natürlich, ich meine, ein Baum, der etwas direkt in den Erdkern schießt. Ja, Leute. Eben, ne? Schrottwald ist das auch. Also müssen wir es noch weiterlesen, oder? Nee. Das ist Unterhuber hier, du. Jo, Unterhuber. Begrab mich an der Biegung des Astes. Also statt irgendwie eine Lösung, hier so eine Barone-Piepelung. Ne? Bin ich reingefallen, glaube ich. Scheiße. Sieht so aus. Jo. Toller Titel, ne? Wirklich schöner Titel, aber ein dummer Artikel. Waldbaden mit Nichtbäumen. Deswegen lasst euch keine Nichtbäume verkaufen, sondern geht in den Wald, in den echten. Ja, lasst euch nicht gendern. Ja, also das waren eigentlich alles Satireartikel, glaube ich, heute, die waren nur falsch gekennzeichnet. Also der ÖRR, das ist bitterer Ernst. Da wird jetzt hier gespart. Die Beamten, die Intendanten wollen sich auf höhere Beamtengelder unterstufen, das glaube ich aber auch noch nicht, ey. Also so ein Genifka mit seinen 350.000 im Jahr oder so, dann würde er ja schon abspielen. Ja, wenn der das nicht mehr machen will, für keine Ahnung, 100.000, dann finden wir sich einen anderen, der das Geld verdienen will. Ich würde es machen. Ja, ich auch. WDR, kann doch nicht so schwer sein, so einen Kacksender zu leisten. Nein, ich. Es ja, geht schon. Macht mal wieder Schimanski statt dem Scheiß da. Ich grab den George wieder aus. Tja. Ich sag dir, wenn du da im Tatort heute einen Typen wie einen George hättest, der das spielen kann und will, nee, würdest du richtig Quoten machen. Rabatz, nee, jetzt das kommt Georgine, ja. seine ja, genau, Georgine Kellerman aus dem. Das würde nur die gesellschaftliche Spaltung befördern. Das kannst du nicht wollen. Nein, scheiß der Hund drauf. Wir haben leider keinen einzigen Ton von Price gehört. Das ist leider, ändert sich momentan auch nicht, anscheinend. Weil wir haben die Möglichkeit nicht, über das, was wir haben, ihn zu kontaktieren und auch die Leute, die ihn näher kennen. Wir sind hier, wir sind da, wo wir immer waren. Genau, der kann uns jederzeit finden oder jemand, der ihn kennt, kann uns Bescheid sagen. Würde uns auch sehr interessieren, aber leider sind die... Gibt es keine neuen Nachrichten dazu? Ja. Na, Ostkonflikt, Krieg in der Ukraine, US-Wahl, die Linke, Artenschutz, LGBTQIA. Welches von diesen Worten passt hier nicht hin? Also ich dachte, du machst jetzt irgendwie Schlagwort Ich habe nur gelesen, was da noch. Ich sehe noch den Artikel, unsere Zuschauer sehen schon diese sympathischen, weich gefällten Äfchen. Affen im Wald. Und P. Mag das so sein? Podcast Bundestag. Ich habe zweimal den Podcast gehört von Welt mit dem Robin Alexander und noch irgendeiner Frau von einem anderen Medium. Weiß nicht mehr genau. Mittelmäßig, ey. Ein bisschen sind relativ informiert, was Berlin angeht, aber auch so tagsaktuell, dass dann irgendwie der, teilweise der Kontext so im Größeren rausfällt, habe ich den Eindruck. Naja. So, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Knicklicht, und Miete, Safe Space, ja. Mammon. Tabaxismus. Auch das. Lasst euch nicht gendern. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. 10 fucking Jahre. Kulturmarxismus, echt? Kulturmarxismus, Kulturmarxismus. Ja, bei mir, habe ich doch vorhin erzählt. Ach so, warst du noch nicht da, ja. Ja. Dann guck den Anfang nochmal an. Ja, mach ich. 10 Jahre. Immer schön fleißig abonnieren und Kommentare schreiben wollen, Leute. Ich weiß auch, dass von euch in den hier von den Zuschauern noch keiner dabei war, denn damals war das so, dass man da irgendwie nachgeguckt hat, wie viele Leute den Stream gerade schauen. Das waren so 3 und 3 Leute haben auch nachgeschaut, ob der Stream läuft. Also. Ein Dokument für die Ewigkeit hinterlassen, was willst du mehr? Nee, haben wir nicht, aber das erfährst du auch, wenn du den Anfang nochmal anschaust. Mach ich, alles klar. Bis nächste Woche. Euch eine schöne Woche. Da bist du das aber was, ne? Lasst euch nicht so ärgern. Vom öffentlich-rechtlichen.